Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rewatch-Podcasts in der Deep Space Nine Edition. Wir sind in der zweiten Folge angekommen, zur zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Und erstmal vielen Dank, dass ihr zur Neuauflage des Rewatch-Podcasts eingeschaltet ist nicht das ganz das richtige Wort, aber ja, quasi. So eifrig abonniert habt. Abonniert und runtergeladen, ja. Und kommentiert und gelobt. Und das hat uns sehr gefreut, wieder so herzlich zurück begrüßt zu werden. Dass ihr auch mit unserer Themenwahl offensichtlich doch ganz zufrieden wart. Und heute geht es weiter mit der zweiten Staffel. Das ist jetzt die erste quasi Komplettstaffel. Die erste von Deep Space Nine war ein bisschen kürzer. Und die jetzt hat dann auch gleich die vollen 26 Folgen. Ausgestrahlt wurde sie erstmals 1993, 94. Wir sind also jetzt, vor über 20 Jahren. Nicht schlecht. Anyway, Season 2. Man kann sagen, was mir so ganz grundsätzlich sehr gut gefällt, dass, das war sicher vielleicht in der ersten Staffel auch schon ein bisschen so, aber mir ist jetzt noch stärker aufgefallen, dass es öfter Folgen gibt, wo es auch mal so mehrere Plots gibt, die parallel ablaufen können. Kleinere und größere Sachen, dass irgendwie noch was auf der Station passiert, während manche woanders sind. Also dass sozusagen nicht permanent sich dann irgendwie nur auf so zwei, drei Hauptcharaktere konzentriert wird. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und dass es so ein bisschen wegkommt von diesem Monster of the Week, passt jetzt hier nicht so direkt, aber halt so dieses Phänomen der Woche, dass es halt irgendwie so ganz eingeschränkt nur um ein abgeschlossenes Thema, einen abgeschlossenen Plot gibt, die gibt es natürlich auch noch, aber ich finde, es ist jetzt schon so, dass man merkt bei DS9, dass sich das so ein bisschen, die Grenzen so ein bisschen da verwischt werden, dass es weggeht von diesem ganz klassischen Star Trek erzählen, was Voyager wieder viel stärker hat eigentlich. Ja, wobei das hier auch ein paar Folgen. Auf jeden Fall. Es sind etliche doch ganz klassische Folgen. Aber trotzdem. Ja, ich denke, die erste Staffel war halt dann schon eher so Proof of Concept. Es geht halt darum, erstmal das Setting zu etablieren und überhaupt zu etablieren, wie das überhaupt funktioniert mit dieser Leben auf der Station, anstatt dass man halt durch den Weltraum fliegt und das hat man jetzt alles hinter sich und dann geht's halt viel mehr auch darum, von wegen, es geht wieder mehr um die Charaktere und darum, wie die zueinander stehen und darum auch, ich finde auch in vielen Folgen geht es halt darum, diese Charaktere auch weiterzuentwickeln. Während es halt in der ersten Staffel ging es ja darum, wer ist das überhaupt und wie arbeiten die hier auf dieser Station. Ja. Jetzt, finde ich, gibt es auch sehr, sehr viele Folgen, wo es eben darum geht, dann auch diese Charaktere weiterzuentwickeln und die irgendwo hinzubringen. Und auch um die ganzen zwischenmenschlichen Geschichten halt nicht nur um zu etablieren von wegen, wer mag wen und wer mag wen nicht, sondern auch wie können diese Beziehungen weiterentwickelt werden. Das finde ich. Aber ja auch im Hinblick auf so ein bisschen Vergangenheit. Also ich finde, Vergangenheit ist sehr oft Thema, weil einfach, das ich weiß nicht genau, wie weit wir das schon in der ersten Folge besprochen haben, weil mehr als jedenfalls in meinem Empfinden, die meisten anderen Star Trek Serien oder alle, hier so eine historische Dimension drin steckt. Mhm. Die hat man ja schon alleine durch das Grundsetting. Die Sternenflotte ist auf dieser Station, weil jetzt die Cardassianer Bajor geräumt haben und Bajor gerade erst wieder dabei ist, die Gesellschaft aufzubauen und Regierungsstrukturen und alles zu etablieren. Und das ganz viele Konflikte mit sich bringen und einfach super viel Altlasten immer noch verhandelt werden müssen. Und das sind ja wirklich etliche Folgen in der zweiten Staffel, wo es in irgendeiner Weise, ob es jetzt auf einer rein individuellen Ebene ist oder eben auf einer, die komplett die ganze Station oder das ganze Ensemble oder was betrifft, in irgendeiner Weise das immer wieder so hochpoppt. Und ich finde es aber toll, weil es dadurch das wirkt nicht so zeitlos, das wirkt nicht so abstrakt abgehoben. Wir sind jetzt in irgendeiner fernen Zukunft und haben sozusagen so einen Status quo erreicht und von dem aus, ja, so wie in TNG, wo man eben The Next Generation, wo man halt oft das Gefühl hat, dieses, das ist so ganz das hat mit nichts mehr zu tun. Man hat so einen Status quo erreicht und tut von dem aus halt ja, das Weltall erkunden. So war Next Generation ja auch konzipiert. Ja, die sollten ja keine Konflikte untereinander haben, sondern sich nur auf das konzentrieren, was ihnen dann da entgegenkommt in der Great Exploration of Space, die sie da gemacht haben. Und das ist halt im Prinzip ja genau das Gegenteil hier. Ja, und die sind jetzt halt einfach an einem Ort und müssen mit all den Konflikten, die dieser Ort mit sich bringt, ja, Bajor, das Wurmloch, Cardassia, eben die ganze Zeit irgendwie dich den stellen. Und gut, so geht die Staffel ja auch gleich los mit den ersten drei Folgen. The Homecoming, The Circle und The Siege. Was ganz interessant ist, das ist der erste Dreiteiler ever im Star Trek Franchise gewesen. Also, dass es eine Plotline gab mit To Be Continued quasi, die nicht abgeschlossen war mit einer Folge. Also explizit nicht abgeschlossen, die über nicht zwei, sondern drei Folgen geht. Gab's das bei Voyager mal? Das ist was. Ich glaube nicht. Ne? Nee, ne? Es gab keinen richtigen Dreiteiler. Ja. Und selbst von den Zweiteilern gab's nicht wirklich so viele, auch nie annähernd so viele wie hier bei Deep Space Nine. Und das ist halt wirklich, dass die halt fest sitzen an einem Ort und sich damit auseinandersetzen müssen. Und ja, also der Dreiteiler ist total, es geht halt auch wieder um Altlasten und um Bajor und es geht darum, dass sie diesen Revolutionskämpfer, dass sie Informationen darüber erhalten, dass dieser Revolutionskämpfer, das ist so eine Art Held der Revolution, Held des Widerstands von Bajor, dass er anscheinend noch auf Cardassia in einem Arbeitslager gefangen gehalten wird, was natürlich von den Cardassianer behaupten natürlich, sie hätten alle Gefangenen befreit, was natürlich nicht stimmt. Und man dachte, dieser Revolutionsführer Nihalas. Nihalas. Man dachte, er wäre tot und dann erfahren sie über dunkle Kanäle, sprich Quark, dass er noch am Leben ist und Kira möchte eine Befreiungsaktion starten. Das ist also ein bisschen der Inhalt der ersten Folge, dass sie ihn dann auch befreien. Da finde ich irgendwie sehr lustig, weil ja O'Brien und Kira dann sich dahin aufmachen und in dieses Gefangenenlager damit einbrechen, dass irgendwie sich O'Brien als Kiras Pimp ausgibt. Und ich fand es so deswegen lustig, so ein bisschen Zeitnot, weil ich jetzt den Schauspieler Colm Meaney auch irgendwie aus so sehr englischen Filmen kenne, wo er eben halt, also zum Beispiel in Layer Cake ist er halt auch so ein Gangster und das war irgendwie, wirkte wie so eine Referenz, ja. Ja, es wirkt vor allen Dingen auch so ein bisschen merkwürdig, dass die da auf Cardassia oder einem der cardassianischen Territorialplaneten einfach auftauchen und dann so sagen, man fing, hey, sexy woman. Ja, ne, und sie sich nicht fragen, man wegen, ja, wo kommen die denn jetzt her? Weil sie stehen ja auch wieder mitten in der kalifornischen Pampa und dann kommen halt einfach zwei Leute an und sind so, hey, Sex. Und sie dann so. Aber das funktioniert immer. Ja, aber dass sich niemand fragt, warum und wo die herkommen. Und, ja, vor allem, dass sozusagen in Terrana quasi eine Cardassianerin da. Ja, es passt alles nicht so ganz. Ja, wobei, ja, das ist. Aber sie bringt es sehr überzeugend rüber. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Ist auch so ein bisschen ein Vorgriff auf Sexy Kira in der Mirror Universe Episode. Oh Gott, dafür, ja. Aber dazu kommen wir noch. Das wird so gut. Ja, aber sie befreien diesen Hoshi und und bringen ihn zurück und das ist, finde ich, auch ganz witzig, weil es ist natürlich illegal, dass sie das tun. Ne? Sie dürfen natürlich nicht einfach in einen cardassianischen Raum eindringen und den Typen da rausholen, aber gleichzeitig, wenn sie es schaffen, dann haben die Cardassianer nichts gegen sie in der Hand. Und das ist auch wieder so ein ganz schönes politisches Spiel, weil die Cardassianer haben ja behauptet, es gibt keine Kriegsgefangenen mehr. Das heißt, sie können sich nicht darüber beschweren, wenn sie in deren Raum eindringen und die Leute da rausholen, weil dann sagen sie einfach so, Ne, und das finde ich unglaublich gut, dass da sowas, solche Überlegungen mit reinspielen. Ich finde auch, dass das in diesem Dreiteiler so, dass das auf der politischen Ebene wahnsinnig gut durchdacht ist und es wirkt so authentisch oder realistisch, weiß nicht. Also einfach, dass man das Gefühl hat, ja, das so verhalten sich, so sind politische Ränkespiele, so kenne ich die auch aus Politthrillern, Agentenfilmen, der Realität. Ja, aus dem wirklichen Leben, aus dem wenn wirklichen halt deine Freunde einen Coup planen, um. Ich meine nur, wenn man sozusagen in die Geschichte schaut und so. Ja, ja, ja. Dann hat man das Gefühl, wie sie das sozusagen abbilden, halt auch was Bajor für Instabilitäten erlebt, weil zur gleichen Zeit gibt es nämlich auf der Station tauchen so Graffitis auf von offensichtlich einer Art Untergrundorganisation, die, man könnte es sagen, nationalistisch ist oder weil sie offensichtlich dafür steht, Bajor, den Bajoranern und alle sozusagen Nicht-Bajoraner sollen doch irgendwie verschwinden und sich von Bajor abziehen. Und damit natürlich auch die Föderation. Und es stellt sich dann im Laufe dieser 3 Folgen raus, dass es da offensichtlich ein Coup geplant ist, der bis irgendwie in die höchsten Ränge geht. Und das Militär ist auch involviert. Auch da wieder, dass ich das Gefühl hatte, also einfach diese ganzen Beziehungen und so weiter, das ist einfach, es fühlt sich sehr, sehr echt an. Also es ist, und das macht es auch irgendwie spannend. Wobei ich interessanterweise diese Folgen, bei denen diese ganze Geschichte von Bajor und so weiter weitergetrieben wird, die finde ich interessant auf so einer erzählerischen Ebene. So, ich will das alles wissen. Aber sie sind als Folgen, ich weiß nicht, war das jetzt nicht meine Lieblingsfolgen aus der Staffel? Ja, ja, ja. Also, ja, also es ist halt wichtig, dass es passiert. Genau, es muss jetzt erzählt werden, so. Ja. Ja. Was ich sehr mochte tatsächlich, war, dass da auch wieder so ein bisschen, und das ist auch ein Thema, was öfter auftaucht, also generell haben sie es ja in DS9 mit so Graubereichen, auch moralischen Graubereichen, und dass die Figuren einfach nicht so schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern dass sie einfach so viel Zwischentöne haben und teilweise sogar in so eine Anti-Helden-Richtung gehen. Und das jetzt bei Linalas eben, stellt sich dann raus, er sieht sich selber überhaupt nicht als dieser Held, er hat überhaupt nichts Krasses gemacht, er hat einfach nur versucht zu überleben und dann hat sich das eben so aufgebauscht und er möchte das auch eigentlich gar nicht mehr und also zuerst und wird dann quasi noch so überredet, irgendwie diesen Platz einzunehmen als Volksheld, weil er einsieht, dass es gerade total wichtig ist für Bajor und dadurch dann aber auch wieder mal so gezeigt wird, wie Geschichte entsteht und wie Geschichte gemacht ist und dass sie sozusagen nicht unbedingt das widerspiegeln muss, Geschichtserzählung oder Geschichtsschreibung, was tatsächlich passiert ist. Und das ist irgendwie was man gar nicht oft genug sagen kann, weil viele Leute es nicht. Ja, und vor allen Dingen finde ich, dass es zeigt, dass es auch nicht wirklich unbedingt was Schönes oder was Gutes ist, wenn du in diese Position gedrängt wirst, dass du halt, du musst die Position einnehmen, weil es wichtig ist und du verstehst ja auch, dass es wichtig ist. Aber es ist halt etwas, was er nicht möchte. Es ist halt etwas, wodurch er sich bedrängt und gefangen genommen fühlt. Ne? Ja. Aber er hat halt letztendlich, ich meine, klar, er hat die Wahl, er kann halt da einfach davon weggehen, aber er weiß halt, dass er oder beziehungsweise der Symbolcharakter, zu dem er geworden ist, was ja nicht mal er selber ist, das ist ja auch sein Problem, dass das halt nötig ist. Und das finde ich halt auch so schön, dass es eben zeigt, dass es nicht unbedingt immer halt, keine Ahnung, die perfekten Menschen in diese Rollen fallen. Ne? Ja, also die Menschen, die daran aufgehen, dass es halt eigentlich auch in erster Linie eben eine Bürde ist, wenn man plötzlich da steht und wichtige Sachen sagen muss für Menschen oder Bajoraner. Ja, und das, finde ich, ist halt so schön gemacht, dass es ihm halt nicht gut damit geht. Ja. Und dass er gleichzeitig aber auch nicht in der Lage ist, einfach davon wegzugehen, weil es halt nicht diese Zeit ist, dass er sich das einfach leisten könnte. Ja. Und dann wird er dankenswerterweise auch noch zum Märtyrer. Ja, das finde ich, das war wieder diese Sache. Und wegen wenn die Charaktere sterben sollen, dann geht das plötzlich ganz schnell. Und andererseits, es gibt ja, ist das in der Staffel ja die Folge, wo, oder ist die später, wo Odo fast stirbt? Nee, Odo, wo Quark fast stirbt. Keine Spoiler jetzt, nein, es ist nicht in der zweiten Staffel. Gut, nee, aber das sind halt so Sachen, wenn irgendwer in Lebensgefahr schweben soll, dann kann man da irgendwie folgenlang die Leute in Lebensgefahr schweben lassen, wenn sie sterben sollten. Aber dann geht das ganz schnell. Okay. Das ist einfach so, ja, ups, sorry, sofort tot. Ja, es war dann auch nicht so hundertprozentig überraschend. Er opfert sich dann irgendwie, um Sisko zu retten. Ja. auf den ein missgelaunter, besiegter Militär irgendwie dann doch noch schießen will. Ja, ja, weil kurz zusammengefasst gibt's eben einen Coup. Da mochte ich noch sehr gerne, dass sie dann also versuchen, tatsächlich Deep Space Nine einzunehmen und denken erst, die Station ist leer. Dabei hat sich die ganze verbleibende Crew irgendwie in den Wartungsschächten versteckt und macht dann so ein Katz-und-Maus-Spiel mit Holographien und was weiß ich. Und ich muss sagen, das fand ich sehr spaßig. Das war ganz gelungen. Ja, ich fand's auch sehr schön, wie O'Brien dann darin auch aufgegangen ist mit seinen Militärrationen. Ja, und er war damit vollkommen glücklich. Ja. So, dass man auch das Gefühl hat, da ist dann auch mal Platz für so Quirks und so, ja, dass man irgendwie die Leute einfach eine Charaktereigenschaft, die in dem Sinne nicht für irgendwas gut ist, sondern die einfach nur so da ist. Das ist halt was, steht auf diese Militärration und deswegen hat er jetzt irgendwie ganz viele gebunkert und sie hätten auch was anderes essen können oder man hätte das gar nicht thematisieren müssen. Es ist für die Handlung nicht so entscheidend, sondern es ist nur entscheidend dafür, dass man irgendwie so ein bisschen was über O'Brien erzählt. Ja, und es passt ja auch, ich meine, er ist ja er erzählt ja auch öfter, dass er in diesem ganzen Cardassia-Föderationskrieg auf der Rutledge genau gedient hat. Und damit hat er halt diese ganze Militär... ich meine, faktisch ist halt die ganze Sternflotte Militär, aber er hat halt diese knallharte Front. Aber grundsätzlich sind die Schiffe doch alle Explorer-Schiffe und keine Kriegsschiffe. Ja, natürlich, aber sie geben ihm so ein bisschen diesen Hintergrund. Ja, und das ist auch wieder so eine Sache und ich finde, das ist wirklich stark in DS9. Ich meine, klar, du hattest jetzt auch zum Beispiel in Voyager, hast du irgendwie, dass Leute von ihrem Maquis-Background erzählen oder so, aber es wirkt so ein bisschen mehr, ja, distanziert, was vielleicht bei der Voyager irgendwie auch ein bisschen verständlich ist. Und hier sind die Leute so eingebettet in ein geschichtsträchtiges Universum, in Plotlines, die Sinn machen, davon zu erzählen, weil sie erklären, warum die Charaktere auf eine bestimmte Weise motiviert sind, was sie antreibt, was sie erlebt haben. Und das finde ich super. Also ich habe einfach das Gefühl, da sind ja auch viele sozusagen Stränge, die bis in The Next Generation und auch auf Folgen zurückverweisen. Ja. Dazu kommen wir später noch. Aber hier kulminiert das so ein bisschen. Da hat man das Gefühl, die ganze Vorbereitung liegt vielleicht durchaus in auch schon in The Next Generation, späteren Staffeln auf jeden Fall. Aber hier trägt es dann Früchte, sozusagen. Ja, ich habe auch eher das Gefühl, dass sie halt geguckt haben, was in Next Generation gemacht wurde und was sie dann da teilweise noch, wo sie sich überlegen, hey, was sind denn jetzt die Konsequenzen daraus? Ja, und, genau. Und da so ein bisschen hinterhergehen. Ja, also in dieser Dreierfolge, was ich noch sagen möchte, das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, aber was ich ein bisschen großartig fand, war dieser Sitcom-Moment, wo am Anfang von The Circle, wenn sie sich von Kira verabschieden. Genau, weil Kira wird von einem dieser putschenden Bajoraner praktisch von der Station geholt, abgesägt, damit sie ihm keinen Dorn im Auge mehr ist und dann muss sie halt die Station verlassen und dann kommt halt die gesamte Belegschaft außer Sisko rein und jeder will halt irgendwas sagen und dann streiten sie sich alle sofort. Emotional von ihr verabschieden. Ja. Ich habe es mir auch extra aufgeschrieben. Super lustiger Anfang habe ich mir aufgeschrieben. Es ist wirklich, ich finde, das ist eine großartige Szene. Und du hast recht, es ist wie eine Sitcom. Es ist halt wirklich dieses... So, dieses, wo man nur den einen Raum mit dem Sofa drin hat, ist quasi ihr Quartier und dann kommen alle rein und es ist so... Genau, und irgendwas Witziges passiert oder irgendwas Bewegendes passiert im Leben irgendeines Charakters und da kommen halt alle Sitcom-Charaktere rein und jeder kommt halt nacheinander rein und gibt seinen Senf dazu ab. Ja. Und das war halt tatsächlich so eine Folge. Und dann wird das halt, dann schaukelt sich das so wunderbar hoch und dann kommt Vedic Barail mit seiner sexy Energie und so, sofort, dass auch sofort dann alle darauf reagieren und still sind und so, oh, es ist Vedic Barail mit seiner sexy Energie. Da sage ich jetzt lieber nichts das mehr. Wird so das wird nicht wörtlich sozusagen. Aber fast. ja, zumal ja dann auch sexy Vedic Barail nimmt sie dann mit in sein Kloster. Das klingt jetzt viel anrüchiger, als es ist. Es ist alles ganz harmlos und sie betet und meditiert, aber dann hat sie eine Vision. Ja, und Ja. Dann sind sie suddenly naked in ihrer Vision. es passiert noch nichts und man denkt nur die ganze Zeit, ja. Okay, jetzt mal. In der Realität legt sie nur Steine in einen Bach. Ja, genau. Es dauert dann weniger noch, interessant. Es dauert dann noch sehr lange, bis die Vision wahr wird. Aber das ist irgendwie ganz lustig, weil sie wirkte dann eigentlich danach so ein bisschen schüchtern, verklemmt, I don't know. Ja. Sie ist ihm gegenüber dann jedenfalls etwas. Ja, ich glaube, das ist auch dieses, weil er zeigt ja diese Tränen der Propheten. Das sind ja diese Botschaften der Wurmlochwesen. Na, und ich glaube, wenn sie dann da reinguckt, weil er ihr das sagt und sie sieht ihn nackt. Und dann überlegt sie sich wahrscheinlich auch so, was hast du denn gesehen, als du da reingeguckt hast? Und er fragt sie ja dann schon so suggestiv, ja. Dass es offensichtlich ist, dass er vielleicht, aber gut, sie will das. Ja, dass er das auch schon so gesehen hat. Sie ist da wohl noch so ein bisschen zu. Ja, auf jeden Fall packen sie denn nicht aus über ihre Vision und auch nicht. Ich wollte gerade sagen, packen nicht aus. Auch nicht sich gegenseitig. Ach so, du meintest Vision. Ja, genau. Ja, okay, das ist das und es geht auch in der ganzen Staffel versetzt dann immer wieder weiter über diesen ganzen Bajor-Konflikt und Cardassia und so. Ja, da gibt's noch etliche Folgen, die damit in irgendeiner Weise zusammenhängen. Wir können ja eigentlich direkt erstmal damit weitermachen und dann die anderen dazwischen. Ja, das stimmt. Dann wäre die nächste Cardassians. Genau, mit dem die ist dann auch schon gleich Folge 5. Mit den Cardassianischen Kriegsweisen. Die Cardassianischen Kriegsweisen, ja. Ich muss sagen, ich mochte die Folge. Zwar ist der jugendliche Darsteller, cardassianische Darsteller, also der den Cardassianer spielt, so ein bisschen nervig. Aber er ist halt einfach nur die ganze Zeit wütend, aber gleichzeitig ja gut. Der grobe Plot ist, dass eben ein cardassianischer Jugendlicher mit bajoranischen Eltern auf der Station auftaucht und Garak ist irgendwie gleich ganz interessierend. Man weiß wieder nicht so ganz warum, aber das ist ja irgendwie Absicht bei Garak. Und dann stellt sich aber raus, dass dieser cardassianische Jugendliche irgendwie Cardassianer total hasst, weil seine Eltern ihm eben gesagt haben, die waren irgendwie so schlimm und die Okkupation und alles. Und das ist ja auch ehrlich gesagt verständlich. Und dann erfährt man eben, dass es ganz viele verlassene cardassianische Kriegsweisen auf Bajor gibt. Und das finde ich, ich weiß nicht, ich fand sehr interessant, wie eben dieses Thema Kriegsweisen und unschuldige Opfer von solchen Konflikten da thematisiert wurde. Und dann halt auch, dass es wiederum da ganz viele politische Ränkespiele da kulminiert sind, die damit zusammenhängen, warum eben viele zurückgelassen wurden oder in diesem speziellen Fall halt dieser eine Jugendliche, der, wie sich rausstellt, von einem hohen Tier im cardassianischen Regierungskreisen, I don't know, der Sohn war und Ghul Dukat offensichtlich engagiert hat, dass es so aussah, als wäre der gestorben, um diesen cardassianischen Machthaber zu beschämen. Es geht dann aber alles nicht so ganz auf. Auf jeden Fall ist es wieder eine sehr schöne Garak-Begier-Dynamik, wie sie eben versuchen, irgendwie zu ermitteln, was da passiert ist, warum dieser Junge da vergessen wurde. Und ja, und ich finde, es ist auch wieder dieser schöne Streit darüber, was ist die Wahrheit, ne? Weil bei Ghul Dukat sagt ihr dann, er findet das schlecht, dass diese ganzen cardassianischen Kinder auf Bajor sind und denen dann eingetrichtert wird. Also er findet das ja manipulativ. Dass denen gesagt wird, die Cardassianer waren schlecht und ihr solltet die Cardassianer hassen, weil die waren schlecht, auch wenn ihr Cardassianer seid. Und er findet das ja manipulativ, aber aus der Sicht der Bajoraner ist das ja einfach nur, sie erzählen ja von der Okkupation und sie erzählen ja einfach, wie sie das erlebt haben. Und dann ist es ja nur natürlich, dass die sich, wenn das ihre Bezugspersonen sind, dass die keine Lust haben auf ihr eigenes Volk, weil das halt Gewalttäter sind. Waren. Ja. Ja. Und das finde ich halt auch interessant, dass dann halt wieder dieser Streit entsteht von wegen, was ist die Wahrheit? Und dass die Wahrheit halt immer Definitionssache ist, weil natürlich ist das für die Bajoraner einfach die Wahrheit zu sagen, die Cardassianer waren schlecht. Aber gleichzeitig ist es auch klar, dass dann so jemand wie Ghul Dukat, auch wenn er noch weitere Pläne hat und sowas sagt, dass es halt ja, die werden manipuliert dazu, ihr eigenes Volk zu hassen und denen wird halt nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und das ist halt natürlich aus der Perspektive der Cardassianer absolut zutreffend. Mhm. Na, und das finde ich halt auch interessant, dass halt dann dieser dann noch gerade auch da es Jugendliche sind, dass halt dieser Konflikt ja. entsteht, dass man versucht, die Wahrheit zu definieren, die nächste Generation glauben wird. Ja. Ja. Und das finde ich halt auch so unglaublich interessant, vor allen Dingen, weil das halt nicht abschließend darüber ein Urteil gefällt wird, sondern es halt einfach im Raum stehen gelassen wird. Ja, und es ist ja dann auch am Ende entschließt er sich zwar dann mit den Cardassianern und seinem leiblichen Vater mitzugehen, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt gleich ins andere Extrem verfallen ist oder dass er jetzt irgendwie denkt, Cardassianer sind irgendwie toll. Also es wird nicht, es bleibt nicht oberflächlich. Also es ist zwar auch nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie alles so wahnsinnig schwer, aber ich finde, also weil es immer noch Star Trek ist und am Ende der Folge irgendwie die Folge beendet wird und ich weiß nicht, ich finde, selbst bei DS9 wird es ja nie so, dass man irgendwie so sprachlos am Ende da sitzt, weil irgendwie... ja, es muss halt immer irgendwie zu einem befriedigenden Abschluss... Es gibt in einer gewissen Weise immer so eine Closure, was ist denn der deutsche Begriff dafür? Trotzdem muss ich sagen, finde ich, dass sie dafür, dass die Themen so heftig sind eigentlich, und das sind sie ja schon, irgendwie Okkupation und Kriegsweisen und Folter, und dass sie das ganz gut handeln. Also ich finde, sie, dass es trotzdem irgendwie noch so aufgeht als Unterhaltung Ja, und vielleicht auch nicht verharmlosen sie es nicht so sehr. Exakt, das meine ich. Dass es nicht so wirkt, als würde das irgendwie verharmlost und ist nur so spannender Stoff irgendwie so für eine Folge, sondern dass ich schon das Gefühl habe, sie bemühen sich, dem Thema gerecht zu werden und das eben mit der entsprechenden Tiefe auch zu behandeln. Vor allen Dingen, dass sie halt nicht versuchen, etwas zu behandeln, für das sie keinen Platz mehr haben. Das ist halt super bei diesen Art Plots, weil du weißt halt ganz genau, es wird den gesamten Verlauf der Serie immer wieder Gelegenheiten geben, in diese Historie reinzudringen. Weil das geht ja nirgendwo hin. Das heißt, sie können immer wieder behandeln, sie können immer wieder zurück in die Geschichte gehen und sagen, ja, was war denn da passiert und was war denn dort passiert? Sie können irgendwie dass die Themen nicht so in voller Tiefe in einer Folge behandelt werden, genau. Können sie dadurch ausrechnen, dass es wie so viele Puzzlestücke sich so immer mehr zusammensetzt. Genau, und deswegen, wenn sie dann halt immer mehr so Lücken schließt. Irgendeinen Nebengedanken dazu haben, dann müssen die den nicht in derselben Folge noch behandeln. Und das ist halt immer das Problem, wenn du halt versuchst, ein Thema aufzunehmen und das dann irgendwie umfassend abzudecken. Und wenn das dann so ein komplexes oder so ein Thema in diesem Bereich ist, wie zum Beispiel bei der Voyager-Folge, wo sie diesen Gefangenentransport Gefangenentransport hatten, und dann hatten sie den einen Gefangenen, der halt krank war, der halt so einen Gehirnfehler hatte und deswegen Gewalttaten begangen hat. Und dann gab es diesen anderen, der gesagt hat, ja, es gibt halt rassistische Motive, unter denen bestimmte Leute mehr verfolgt werden als andere. Und das haben sie dann halt alles in der Luft eigentlich fallen gelassen, diesen zweiten Plot, weil sie keine Zeit mehr dazu hatten. Und das ist halt genau das Problem, wenn du versuchst, solche komplexen Themen in einer Folge abzudecken. Und deswegen deswegen läuft das bei Deep Space Nine so gut, weil sie sich dann halt auf ihr kleines Detail konzentrieren und dann nicht nochmal zurückgreifen müssen und den ganzen Hintergrund davon erklären müssen, weil sie ja früher oder später dahin zurückkommen. Und das ist halt unglaublich gut, weil dann können sie sich halt in der Folge ganz genau eben auf diesen einen Jungen konzentrieren und auch auf dieses Ränkespiel, was Kul Dukat da betreibt, aber müssen halt nicht zu sehr da reingehen, wie diese Kinder aufwachsen und halt, sie müssen nicht nochmal alles erklären, warum diese Kinder da sind. Weil sie können das, sie haben Teile davon vorher erklärt und sie werden Teile davon später erklären. Und das macht es halt unglaublich gut. Mhm. Und das macht es halt, dass man sowas besprechen kann, auch spannend machen kann, unterhaltsam machen kann, ohne dass man das Gefühl hat, ja, da habt ihr aber total was versemmelt. Weil sie müssen die Sachen, für die sie nicht den Platz haben, nicht besprechen. Wenn sie das machen würden, dann würden sie es halt irgendwie versemmeln, weil sie es dann zu kurz machen oder zu aufbauschend. Oder es würde so zu einfach erzählerisch nicht mehr so genau. spannend. Und man hätte keine Zeit mehr für sowas wie, sie finden noch irgendwie raus, dass da was vertuscht wurde und was weiß ich. Also. Ja, genau. Und das Problem hast du ja total oft in so Star Trek-Folgen, die dann irgendwie solche komplexen Themen in einer Folge bei irgendeinem Volk mal eben abdecken wollen. Ja. Und das ist halt super, super schön, dass es hier nicht so ist. Und und ich finde es halt auch die gesamte Staffel, ich meine, wir haben diese ganzen Cardassianer-Folgen, über die wir noch weiter reden können, von denen die meisten halt in die Vergangenheit reichen. Total viele davon gehen halt und sagen, ja, damals ist diese eine Sache passiert, lass uns mal darüber reden. Während man andere Folgen hat, die dann in die Zukunft gucken, wie geht es weiter und auch neue Handlungsstränge, die nichts mit Cardassia zu tun haben, entwickeln. Aber das ist halt so schön, dass du halt immer wieder die Gelegenheit hast, in die Vergangenheit zu greifen. Gerade jetzt die nächste große Cardassianer-Folge, über die wir sprechen können, Necessary Evil. Über die wir unbedingt sprechen wollen, weil sie ist auch nochmal viel, viel besser. Sie ist so großartig. Es ist Folge 8. Folge 8, Necessary Evil, eine meiner Lieblingsfolgen aus der zweiten Staffel. Ja, die Folge bleibt eigentlich fast komplett, also es gibt auch so einen kleinen Plot in der Gegenwart, aber eigentlich geht es in der Folge fast ausschließlich um die Vergangenheit. In der Vergangenheit spielt das Wichtigste und ich liebe es, wenn sie Rückblicke in die Okkupationszeit machen, weil es so schön ist. Nein, weil es halt irgendwie, ja, natürlich, es hat so eine gewisse Dramatik, ja. Und es ist dann auch so dieser Effekt von, so ein bisschen der Effekt wie so ein Mirror Universe. Du siehst dieselbe Station, ähnliche Leute, aber halt in einem ganz anderen Kontext. Aber das war ja auch genau die Folge, die ich meinte, wo du meintest, die wäre nicht in der Staffel, wo Quark fast stirbt. Und da ist ja die ganze Folge, das ist ja der Plot in der Gegenwart. Ach so, ja, das ist Necessary Evil. Ja, genau. Das ist ja, du hast gesagt, wo Odo fast stirbt. Naja, dann habe ich Quark gesagt. Ich habe gesagt, Odo, nein, Quark. Und hast du gesagt, das ist nicht diese Staffel. Okay, gut. Ja. Ich korrigiere mich. Ja, nee, aber ich habe genau, das war das, was ich meinte, weil er wird halt so angegriffen und dann ist er halt einfach die ganze Folge. Liegt er quasi im Sterben. Und das fand ich dann auch so absurd, wenn man weiß, dass er nicht stirbt. Ja, und wenn man vorher halt diese Linales-Folge gesehen hat, nicht lange davor, und er halt einfach mal eben sofort tot ist und dann darf Quark dann eine ganze Folge auf der Krankenstation liegen. Das ist wie entschieden wird, wer noch wiederbelebbar ist und wer nicht, ist sehr, sehr willkürlich und mit keiner medizinischen Technik erklärbar. Ja, also sozusagen manchmal vollbringt Bashir totale Wunder und manchmal ist es halt einfach, er ist tot. Oder es ist einfach nur tot, fertig. Ja, am krassesten fand ich da die letzte, also in der ersten Staffel, dieser Cardassianer, der im Labor Camp war und der dann halt einfach ein Messer in die Seite bekommen hat und sofort tot war. Oh ja. Das war halt im Vergleich zu. Und der konnten sie dann nichts mehr tun, ne? Wo man sonst können sie irgendwie. Zu Vergleich, Quark wird niedergeschossen und Rom schreit alleine in der verlassenen Bar. Er ist tot und rettet ihn und nein. Und Und dann überlebt er doch. Genau. Ja. Aber wir sollten uns auf die wirklich guten Teile dieser Folge konzentrieren und nicht nur auf Quarks wundersames Überleben. Wie sich dann herausstellt, wurde Quark angegriffen, weil er in den Besitz gekommen ist von einer Liste von Kollaborateuren, die eben in der Okkupationszeit, also bajoranische Kollaborateure. Und es geht dann um einen alten Mordfall, der sich damals ereignet hat, der damals von Odo, der schon durch Gul Dukat als quasi Sicherheitschef eingesetzt wurde oder als, ja, doch, Sicherheitschef kann man sagen, auf der damals noch Terok Noir geheißenen Station und den er damals meinte, gelöst zu haben. Und es war sein erster Fall. Es war sein erster Fall. Professor Odos erster Fall. Und Und das ist halt alles so eine Mischung aus diesem Noir-Ding und, so, ja, und diesem Cyberpunk. Film Noir, ja, ja, total. Also ich muss sagen, ich mag auch, wie die Station in der sozusagen Terror-Noir-Phase, wie sie dargestellt wird. Und es geht dann ganz viel um die Dynamik zwischen Kira und Odo, wie sich nämlich rausstellt, war zu diesem Zeitpunkt Major Kira relativ frisch, ja. Frisch auf die Station gekommen, also als ja Arbeiterin. Und es stellt sich dann nach und nach raus, dass sie damals Odo offensichtlich nicht ganz die Wahrheit erzählt hat über ihre Involviertheit in den Mord, beziehungsweise generell, was sie Entschuldigung, zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Ja, genau, weil also Odo wird halt von Gul Dukat beauftragt, den Mord aufzuklären. Und direkt von Anfang an und halt deswegen, weil Odo in der Lage ist, mit den Bajoranern zu reden als Außenseiter, weil er halt nicht Cardassianer ist und wird von Gul Dukat so ein bisschen dazu genötigt, weil Gul Dukat halt sagt, ja gut, wenn du es nicht machst, dann stellen wir die einfach alle an die Wand und Problem gelöst, ne? Also machst du, wie du meinst. Und dann Odo muss sich das auch irgendwie vor sich selber rechtfertigen, dass er das macht und setzt sich dann dieses hehre Ziel, dass er halt nur die Wahrheit verfolgt, dass er halt nicht versucht, irgendwie irgendwelche Leute dran zu kriegen, dass er halt sagt, ich bin komplett unparteiisch wahrheitsorientiert, damit er sich damit praktisch rechtfertigen kann, dass er ja auch für die Cardassianer arbeitet, mhm, in dem Sinne. Aber dass er irgendwie Gerechtigkeit und Wahrheit. Genau. Und dann gerät er halt schon eigentlich sehr, sehr früh an Kira, die von der Witwe des Ermordeten halt sofort als Verdächtige markiert wird. Und Kira versucht ihm dann die ganze Zeit zu erklären, dass sie damit nichts zu tun hatte. Und schließlich schafft es Kira, also das ist auch so witzig, weil Odo sich ja sehr viel daraus anrechnet, dass er gut darin ist, andere Personen beziehungsweise Humanoide zu lesen. Aber in dem Fall ist es halt einfach, dass Kira es schneller schafft, ihn zu lesen, als er sie. Und sie nutzt das halt knallhart aus, weil sie ist tatsächlich auch die Schuldige in dem Fall. Aber ihre Widerstandszelle hat halt verschiedene Operationen im Prinzip zeitgleich durchgezogen. Und weil sie halt versteht, wie Odo tickt, nach mehreren Gesprächen und halt weiß, dass halt wirklich einfach nur ihm es darauf ankommt, die oder den Schuldigen für diesen Fall zu kriegen, behauptet sie einfach, sie wäre für den anderen Anschlag verantwortlich, was ihr damit ein Alibi gibt und wodurch ihr sie gehen lässt. Und das ist halt so eine ganz, ganz zentrale Szene in deren Beziehung, weil es halt darum geht, dass sie ihm offenbart, ich bin Widerstandskämpferin, aber mit dieser einen Sache, die du machst, dieses eine Ideal, was du hast, ich bin nicht die Person, die du suchst und deswegen können wir wieder auseinandergehen. Das ist halt wirklich so ein ganz zentraler Moment, wo auch deren ganze Beziehung eigentlich aufbaut. Und dann im Laufe des Jetzt-Plots, wo er dann diesen Fall wieder neu aufrollt, stellt sich raus, sie hat ihn einfach knallhart belogen. Und das, ja, finde ich, ist ein unglaublich starker Moment, der auch dadurch, mhm, stark wird, dass man den beiden die Beziehung halt auch schon über die letzten beiden Staffeln komplett abkauft. Ja. Na, wie die beiden sich miteinander verstehen und, ja, dass du halt weißt, klar, du kannst jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen, was die beiden sich erarbeitet haben, aber es ändert halt unglaublich viel und das. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was erstmal verarbeitet werden muss. Ja. Also das ist klar, dass es von da ab nicht einfach weiter bergauf geht und immer vertrauter wird, wie man das Gefühl hatte, da ist schon unheimliche Vertrautheit da, sondern dass das erstmal so ein bisschen ein Rückschlag ist oder einfach dem Ganzen so eine neue Dimension einzieht, wo klar ist, okay, da, sie ist nochmal eine etwas andere Person, als er gedacht hat. Was nicht automatisch bedeutet, dass er sie weniger wertschätzt, aber. Ja. Ja, also es wird auch in keinem Moment in Frage gestellt, dass sie jetzt nicht keine Freunde mehr sind oder dass sie ihm jetzt nicht mehr wichtig ist. Das ist halt wirklich einfach, ihm wird halt so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen, ja. weil er halt dachte, er könnte sie lesen und er halt dachte, sie hätte ihm da in diesem Moment die Wahrheit gesagt und er wäre mit seinen Idealen im Reinen gewesen, als er sie gehen gelassen hat. Und dann war es das halt einfach nicht. Und das ist halt, und ich finde es auch sehr schön, dass sie ihm das nicht gesagt hat, dass sie halt meinte, ja, ich wollte dir das immer sagen, und das macht sie auch sehr glaubwürdig, dass sie ihm sagt dann wegen, ja, ich wollte es, zuerst konnte ich es dir nicht sagen, dann wollte ich es dir sagen, aber dann war es schon zu spät, und dann habe ich es dir jetzt nicht gesagt, und jetzt ist es so rausgekommen, und dass es halt auch wirklich für beide schmerzhaft ist, diesen Moment zu erleben, und das gleichzeitig ist die Grundgeschichte in dieser Folge auch total interessant, ne? Also es passiert halt auf diesem zwischenmenschlichen Ebene total viel und diese Vergangenheitsebene gleichzeitig, wo halt wieder in die kardassianische Besatzungsgeschichte reingegriffen wird, ist auch an sich total interessant, ohne diese Dimension. Ja, und halt das, wie haben sich die Bajorana dazu verhalten? Also, dass es halt Leute gibt, die eben kollaboriert haben. Also, ich meine, da die Parallelen irgendwie jetzt zum Beispiel zum besetzten Frankreich oder so sind halt relativ deutlich irgendwie, wo es, oder eben, ja, wo es Kollaborateure gab. Oder Osteuropa. Oder Osteuropa und wo es Widerständler gab und, ja, halt einfach die unterschiedlichen Entscheidungen, die Menschen in diesen, oder humanoide Aliens, Bajorana, in dieser Situation, die einem sich öffnen in dieser Situation und die Entscheidung, die man eben treffen kann, wie man sich dazu verhält und was man, ja, wer man eben ist. Ja. Und das finde ich auch sehr spannend in der Folge. Also, dass das nochmal so thematisiert wird. Und das, wie es dann halt wiederum danach aussieht, ja, wo du dann auf einmal nicht möchtest, dass diese Vergangenheit in irgendeiner Weise noch thematisiert wird oder alle damit klarkommen müssen, dass sie Dinge übereinander wissen oder nicht wissen oder nicht wollen, dass es irgendjemand weiß und so weiter. Es geht halt in dem Jetzt-Plot der Folge geht's halt total viel darüber, dass Leute eben diese Vergangenheit nicht mehr wahrhaben wollen. Das ist also zum Beispiel, das ist doch alles so lang her, Prinzip. Ja, nee, aber zum Beispiel Kira möchte das ja auch eigentlich am liebsten hinter sich lassen. Ja. Sie hat ja überlegt, es ihm zu sagen und dann sich dagegen entschieden. Und für die beiden ist es schmerzhaft, da wieder zurückzugehen. Und die ehemaligen Kollaborateure werden halt im Jetzt-Plot erpresst. Und damit sie nicht als Kollaborateure geoutet werden und geächtet werden. Und das ist halt, alle wollen halt nicht mehr daran denken, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und dann geht's halt aber genau darum, dass es wichtig ist, das auch aufzudecken. Und das ist einfach, es ist so schön. Es ist sehr gut. Ja, es ist sehr gut. Fazit, sehr gut. Ja. Ja. Ja, und ich finde halt gerade auch die Folge super stark, weil es geht halt sehr oft eben bei den Cardassianer-Plots geht es zwar auch um die Vergangenheit, aber es geht auch immer um die aktuellen politischen Dimensionen. Und das ist zwar da auch gegeben, aber es tritt sehr, sehr weit in den Hintergrund. Und es geht fast ausschließlich eben um diese Vergangenheitsdimension. Was habt ihr eigentlich damals gemacht? Und das ist einfach so stark. Das war auch, kann man noch als kleines Trivia dazu geben, ist eine der Lieblingsfolgen von sowohl den Autorinnen, Autoren und dem Cast, also aus der zweiten Staffel. Die wurde generell als sehr gelungen eingeschätzt. Da kann ich nur bestätigen. Ja, wer auch nicht darüber reden möchte, was er damals gemacht hat, ist Garak. Da gibt es auch eine Folge zu. Das ist sehr, sehr, sehr viel später. Ja, die ist fast am Ende der Staffel, aber ich muss sagen, die fand ich ein bisschen anstrengend. Ich fand die, ja, teilweise, aber ich finde den Schauspieler von Garak. Der ist großartig, ja. Der ist einfach, wie er das spielt. Es ist anstrengend, weil Garak hat halt dieses Implantat im Kopf, was dafür sorgt, dass er kann es halt aktivieren. Und es schüttet dann im Prinzip Glückshormone aus. Und das soll ihn halt gefeit machen gegen Folter. Weil wenn er gefoltert wird, dann aktiviert er einfach das Implantat. Und dann wirkt die Folter halt dementsprechend nicht, weil er die ganze Zeit nur Glückshormone in den Kopf ausgeschüttet bekommt. Dann war er aber dadurch, dass er halt ins Exil befördert wurde auf der Station, auf der dann keine Katasserner mehr waren und er da ganz allein sich selbst überlassen war, ging es ihm nicht wirklich gut. Und irgendwann hat er halt angefangen, einfach dieses Implantat immer wieder anzumachen. Und irgendwann hat er es nicht mehr ausgemacht, weil er es nicht ertragen konnte, auf der Station zu leben. Dann wird das defekt. Und ihm geht dementsprechend sehr, sehr schlecht. Er hat sich eigentlich permanent mit Drogen vollgepumpt. Ja, genau, um das Leben auf der Station zu ertragen. Muss man auch mal sagen, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, ne, also sich mal nicht so anstellen. Ja. Naja, es ist halt kalt auch für ihn, ne? Das muss man sagen, ist nicht schön. Stimmt. Katasserner mögen es ja so 33 Grad. Und dann ist es halt einfach kalt. Und wenn es die ganze Zeit kalt ist, nee. Ja, da, also da wäre ich auch so ein Glücks... Naja, egal. Das stimmt, das ist wie in Berlin wohnen. Wenn man und es ist nicht so richtig kalt, dass du so schön, ne, dass es so schön frostig ist, einfach nur unangenehm kalt die ganze Zeit. Nee, nicht schön. Was meinst du mit richtig kalt? Okay, wir wollen uns jetzt nicht ablenken lassen von unserem. Ja, und ich denke, das, was du vielleicht auch anstrengend findest, ist, dass in dem Verlauf Bashir versucht, Garak zu behandeln. Garak will das die ganze Zeit nicht und sträubt sich so ein bisschen. Und im Verlauf flüchtet er sich halt immer wieder in neue Fantasiekonstrukte. Das heißt, er halt einfach Lügen. Ja, genau. Also er erzählt halt immer wieder irgendwelche neuen Geschichten über seinen wahren Hintergrund und keine davon stimmt. Und es ist halt, irgendwann weiß man es halt und man denkt sich so, ja gut, jetzt erzählst du noch mehr Blödsinn, okay, und irgendwo da ist vielleicht ein kleines Körnchen Wahrheit, aber du wirst es uns nie erzählen, auch wenn du auf dem Sterbebett liegst. Und aber was ich großartig finde, ist halt, wie der Schauspieler von Garak das spielt. Ja. Weil er macht halt diese Manie, die dieser Charakter hat, es ist einfach großartig, wie er dann im Zimmer auf und abläuft und Bashir belehrt und anschreit und es ist so ein bisschen wie als hätte Bashir jemanden betreuen, der irgendwie so auf Cold Turkey ist, was ja auch de facto so ist eigentlich. Ja, genau. Ja, aber das erinnert so ein bisschen daran, also das, als hätten sie sich auch daran so ein bisschen orientiert. Nein, der spielt das ganz toll. Ich kann auch gar nicht so genau sagen. Ich finde einfach, dass es nie mal auf den Punkt kommt und sagt, was Sache ist und das ist aber nicht so gemacht, dass man das irgendwie spannend findet, sondern irgendwann bin ich nur noch genervt davon. Ich weiß es nicht, aber das ist gar nicht, ich bin nicht generell von Garak genervt, ich finde ihn großartig, aber in der Folge war es irgendwie ein bisschen too much. Ich weiß es nicht. Ja, aber gut, man erfährt ja trotzdem ein bisschen was über ihn, dass er in dem obsidianischen Orden ist, also dieser KGB, Cardassias und Cardassia-GB. Ja. Und und dass er vielleicht oder auch nicht sehr grausame oder doch irgendwie eher sehr weichherzige, man weiß es am Ende nicht, hat er jemanden gerettet, war er nur feige, war er doch grausam, ging es ihm nur um den Erfolg. Aber das Interessante ist, dass natürlich das alles so ein bisschen vorstellbar ist. Das ist spannend, dass der Charakter so ambivalent bleibt, dass man glaubt, ich glaube, du hast einen Softspot, aber gleichzeitig kannst du auch grausam sein, und man traut ihm das alles zu. Und das ist schon, das ist natürlich schon sehr interessant als Figur, ja, so. Ja, und ich find's interessant, dass er halt diese unglaublichen Längen auf sich nimmt, um weiterhin alle diese Fälle für plausibel scheinen zu lassen. Ne? Dass er halt Bashir immer wieder neue Geschichten erzählt, um ihn absichtlich halt auch dazu zu bringen, dass sie ihm nichts glaubt. Und dass er also im Prinzip ist das ja eine gezielte Desinformationstaktik, obwohl es ihm unglaublich schlecht geht, weil vorher hat er eigentlich immer diese Nicht-Informationstaktik gefahren, dass er halt nicht viel sagt, dass alles immer ganz vage bleibt. Genau, dass es alle mal ganz vage bleibt, aber jetzt geht es ihm halt wirklich schlecht und Bashir bohrt halt immer weiter und versucht ja auch auf eigene Faust dann Dinge über Garak rauszufinden. Und dadurch, dass er ihm ganz viele Dinge erzählt, die alle widersprüchlich sind und allesamt auch nicht stimmen, dass Bashir dann auch... Weißt du's? Genau, dass Bashir dann auch... nachher stellt sich heraus, er erzählt ja die ganze Zeit von seinem Freund Ilim und dann stellt sich raus, das ist sein Vorname. Und solche Geschichten, ne? Und das ist halt einfach eine gezielte Desinformationskampagne von Garak, um Bashir trotz seinem Nachbohren, obwohl er den Obsidian Order Chef findet und ihn um Hilfe bittet, dass er halt trotzdem keine Vorstellung davon hat, was eigentlich mit Garak passiert ist, weil Garak halt so meisterhaft eben alle verschiedenen Möglichkeiten als plausibel hat erscheinen lassen. Mhm. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich was komplett anderes. Ja. Und das ist halt sehr, sehr schön gebaut, halt, dass er währenddessen halt noch diesen Selbstschutzmechanismus hat, dass er halt Bashir eben auf Armeslänge hält und ihn nicht... Zumal ihn das halt auch wieder als sehr gekonnten Spion auszeichnet. Also sozusagen permanent so Desinformationskampagnen. Ja. Für sich selbst, so, die halt einfach am Ende klar machen, niemand kann wirklich wissen, was die Wahrheit ist. Und damit hat man die Wahrheit erfolgreich sozusagen versiegelt. Ja, in dem Sinne ist es halt genau das Gegenteil von Necessary Evil, weil in Necessary Evil geht es darum, was haben die Leute damals gemacht und das dann ans Licht zu bringen. Und in The Wire passiert halt genau das nicht. Und du denkst halt zuerst, genau das würde jetzt passieren. Jetzt erfahren wir mehr über Garak, aber dann verweigert er sich halt genau diesem Impuls. Ich muss auch sagen, dass The Wire eine sehr schön, so ein bisschen doppeldeutige Titel ist. Also einmal geht es um diesen komischen Drogendraht in seinem Kopf und Wire kann halt irgendwie auch so ein Informationskanal sein oder so. Das ist irgendwie ziemlich gut. Ich finde die Titel sowieso teilweise ziemlich nett. Vielleicht kann man an der Stelle noch kurz, weil es dazu ganz gut passt, die Folge 18 erwähnen. Vier Folgen vor The Wire, Profit and Loss, in der man etwas aus Quarks Vergangenheit zur Besatzungszeit erfährt, und zwar, dass er in eine Cardassianerin verliebt war oder eine Romanze mit einer Cardassianerin hatte, die daran zerbrach, dass er quasi Informationen von ihr ausgenutzt hat und er auch irgendwie Lebensmittel an Bajorana verkauft hat oder so. Ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall sieht sie ihn eben sind sie nicht im Guten auseinandergegangen. Und ich fand's aber ganz interessant, weil da auch wieder so ein bisschen Quarks mehr Vielseitigkeit oder auch so ein bisschen ambivalenter Charakter zutage kommt, dass er ja halt doch auch sozusagen für ein Ferengi ungewöhnlich weiches Herz hat, oder weiß nicht, ob weiches Herz der richtige Begriff ist, aber dass er halt einfach, man kann sich zwar nicht darauf verlassen, dass er am Ende doch irgendwie das Gute machen wird oder nicht doch irgendwie sein Profit im Vordergrund steht, aber es bleibt immer so ein bisschen. Er macht es immer mal wieder. Er macht es immer mal wieder, ja. Und da halt dann auch wieder, wo er eben versucht, sie taucht wieder auf der Station auf, zusammen mit zwei kardasianischen Studenten, beziehungsweise einer Studentin, einem Student. Sie ist jetzt irgendwie Professorin, und es stellt sich raus, dass es eben eine kardasianische Dissidenten-Szene gibt, einen Untergrund oder eine revolutionäre Bewegung, die sich gegen diese Militärdiktatur, die im Prinzip auf Cardassia herrscht, eben wenden wollen, und die wollen, dass Cardassia eine unmilitärische Zukunft hat, und sind deswegen, sind so ein bisschen die cardassianischen 68er oder so, und die deswegen auch verfolgt werden. Und sie ist also quasi so ein bisschen auf der Flucht mit diesen zwei jüngeren Cardassianern, und verhilft ihr zur Flucht. Weil auch da wieder mal ganz schön die Ambivalenz. Bajor wollte sie sozusagen an Cardassia ausliefern im Austausch für Gefangene. Und das ist halt verständlich aus Bajors Perspektive, wirkt aber im Kontext des Plots sehr kaltherzig. Also dass man denkt, aber die sind doch gut und die wollen doch Cardassia verändern. Und jetzt sind die bajoranische Regierung sind so kaltherzig und denken nur an ihre Gefangenen. Da denkt man sich so, naja gut, ehrlich gesagt kann man das ja auch verstehen, aber im Kontext der Folge ist man halt auf Seiten von diesen kardassianischen Dissidenten. Und aber das so macht es halt auch so gut, dass die bajoranische provisorische Regierung halt. Die machen ja auch die ganze Zeit alles nur falsch und die wirken total unsympathisch. Ja, nicht alles, aber vieles. Vieles, ja. Also es ist halt irgendwie so, man merkt, denen geht es selbst noch nicht so gut, die sind noch nicht so gut aufgestellt. Es ist irgendwie, sie haben gerade erst vor kurzem diesen Putsch, Militärputsch irgendwie überstanden. Und es ist, ja. Und sie wissen halt noch nicht ganz, wo ihre Prioritäten liegen. Ja, und als Volk, das müssen sie halt auch erst rausfinden. Und ich finde, das wird sehr realistisch gemacht, dass sie halt dadurch, einerseits wollen sie natürlich, arbeiten sie natürlich für eine bessere Zukunft und sie wollen halt, also zumindest ein großer Teil der Bajoraner will ja auch die Öffnung zur Föderation, eben um sich diese bessere Zukunft zu garantieren. Aber gleichzeitig wird halt auch oft sehr klein gedacht, dass du halt dann denkst, ja, ist uns doch egal, diese kardassianischen Dissidenten sollen sie doch, uns sind Kardassianer sowieso egal, Hauptsache wir kriegen unsere Leute wieder. Ja, das ist halt so kleine, halt kurz gedachte Lösungen sind. Ja, na? Aber ich finde das interessant, weil das sind lauter so Ebenen, die ich zum Beispiel jetzt, als ich DS9 gesehen habe in den 90ern als Teenager, natürlich überhaupt nicht gesehen habe. Damals waren für mich die Bajoraner immer die Guten und irgendwie so ein bisschen die Armen, die unter den armen Kardassianern leiden mussten. Das heißt nicht, dass ich damals die Kardassianer furchtbar fand, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie, man kann das auch sehr viel mehr schwarz-weiß lesen. Ja. Oder ich habe es damals jedenfalls getan. Und jetzt merkt man halt, dass es doch deutlich komplexer ist als das. Und gerade an den Bajoranern merkt man das halt irgendwie immer wieder sehr gut, dass die sozusagen, man einerseits versteht, warum denen teilweise das so ein bisschen schwer fällt oder warum bestimmte Entscheidungen wie getroffen wird, aber sie trotzdem so wirken, dass man denkt, warum seid ihr jetzt so, naja, egoistisch oder warum seid ihr so, I don't know, so unsicher oder so auf eure eigene Sicherheit bedacht oder I don't know. Ja, also ich meine, ne, als die Staffel lief, war ich in der Grundschule und ich habe meistens sowieso nicht verstanden, wer gut und wer böse ist, wenn jemand das gesagt hat. Hast du das damals auch schon geguckt? Ja, klar. Ja. Ich fand's total großartig. Also gar nichts mehr. Die an eine Folge, wo mich ganz stark dran erinnern kann, dass ich tatsächlich in der allerersten Ausstrahlung auch gesehen habe und schwer beeindruckt war davon und jetzt als sie wieder geguckt haben, war sie nicht so großartig, war hier die vierte Folge Invasive Procedures, wo Jadzia Dax ihren Symbionten entfernt bekommt von einem Terroristen, von einem Trill-Terroristen, der unbedingt einen Symbionten haben möchte. Und ja, ich weiß, ich habe die ursprünglich gesehen und für mich war das halt super wichtig irgendwie als Bindung zu Jadzia, weil Jadzia war auch also eigentlich mein Lieblingscharakter als ich klein war, weil ich glaube, die anderen waren mir teilweise echt zu komplex zu der Zeit halt. Ich habe die nicht verstanden. Also und ich weiß nicht, für mich war das halt eine unglaublich wichtige Folge irgendwie dann Dax zu verstehen und dann habe ich die jetzt nochmal geguckt und es ist ja, sie war auch gut und so, aber sie war halt jetzt nicht so. Ich fand die so ein bisschen Der Typ hat mich halt super genervt. ich habe mir dazu aufgeschrieben, verbitterter Trill mit Men's Rights Activist Attitüde. Der wirkt nämlich genauso, der hat dieses, wo man wirklich denkt, bist du aus dem Internet? Nein, der hat diese Art, sich, dass er ungerecht behandelt wurde vom Leben. Also so. Ja, weil er hat ja einen Symbionten verdient. Ihm steht es zu, ja. Und ja, man weiß gar nicht so, warum sollte dir das jetzt genau zustehen? Nein, ihm steht es zu, weil er hat sich ja so viel Mühe gegeben und ihm wurde irgendwie, er wurde ungerecht behandelt vom Leben. Und deswegen darf er jetzt sozusagen sich das rausnehmen, eine andere Person sozusagen ja im Prinzip zu ermorden. Also ich meine, Jadzia wäre gestorben letzten Endes. Ja. Und dass er sozusagen das Gefühl hat, er ist berechtigt dazu, diesen Schritt zu machen. Das ist halt einfach was, ich glaube, das ist mir so ein bisschen zu realistisch. Ich weiß es nicht. Dieser Typ hat mich so genervt, dass ich ihm wirklich nur den Hals umdrehen wollte. Und es ist an sich halt auch so, von der Dynamik ist die Folge nicht wahnsinnig spannend. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich mich an die erinnert habe, weil ich, und das fand ich jetzt auch wieder interessant, was Jadzia erzählt hat, über wie sie sich fühlt, als der Trill, also nein, der Symbiont aus ihr wenn sie ohne den ist, wie sie sich dann so leer fühlt und dass sie sich so alleine fühlt und so einsam und wie sie auf einmal so hilflos ist. Und das ist halt so im Kontrast zu dem, wie sie sonst eben, wie ihre Figur sonst ist. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Moment, um sie kennenzulernen. Genau, das war ja auch das, was wir besprochen haben in der ersten Staffel, dass sie halt sehr undefiniert bleibt, sehr lange. Und das, also ich finde es tatsächlich verwirrend auch für mich, das dann nochmal zu gucken, weil ich weiß, ich habe sie tatsächlich von der ersten Folge an ins Herz geschlossen und einfach entschieden, dass sie großartig ist. Und dabei bleibt sie halt sehr lange sehr vage und es wird halt sehr wenig über ihren Charakter eigentlich bekannt. Und ich finde, das ist so, Invasive Procedures ist dann so einer dieser Momente, wo es dann eben auch dadurch, dass ihr der Symbiont entfernt ist, auch mehr darum geht, wer ist Jadzia eigentlich. Ne? Und ich finde es halt auch, außerdem finde ich es unglaublich stark von ihr, wie sie halt damit umgeht, dass sie halt die ganze Zeit ein Auge darauf hat, dass wenn möglich niemand stirbt. Ne? Und dass sie halt dann sich den Forderungen von diesem Typen beugt, weil sie halt weiß und weil sie schnell erkennt, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie sie diese Situation deeskalieren können in diesem Moment. Und das finde ich halt sehr gut gemacht, weil du hast halt, es ist endlich mal eine Folge, wo sie halt obwohl ihr etwas angetan wird, über lange Zeit das agierende Element ist. Sie trifft die Entscheidung. Ja. Na? Und das finde ich halt auch gut, weil sie ist eigentlich das Opfer in dieser Folge, aber sie hat sehr viel Kontrolle über sehr viele sehr viele Entscheidungen und sie entscheidet, das nicht zu eskalieren und sich den Forderungen zu beugen und damit den anderen mehr Spielraum zu verschaffen, irgendwas zu machen. Und das finde ich auch sehr gut, dass sie halt nicht einfach nur überfallen und ausgeraubt wird denn in dem Fall, sondern selber Entscheidungen treffen muss. Ja, aber trotzdem, die Dynamiken in dieser Folge funktionieren nicht unbedingt so gut. Und es ist einfach nur seltsam in dem Moment, wo dann dieser Trill sich den Dex-Symbionten einpflanzt und dann mit Cisco wenn er dann versucht irgendwie so Curzon-Dex-Kumpel irgendwie und halt klar ist, dass es so einfach nicht funktioniert und dann auch so, okay, dann ist jetzt die Freundschaft beendet, wo man halt so denkt, würde das wirklich so funktionieren? Hätte er nicht stärkere Gewissenskonflikte haben müssen, dadurch, dass er jetzt quasi auch noch den ganzen Curzon und Jadzia sozusagen Erfahrungsschatz und dass er sozusagen dann nicht in stärkere moralische Konflikte kommt, fand ich nicht so ganz realistisch. Es wäre eigentlich total interessant gewesen, wenn er diesen Akt begeht und dann danach sofort den total bereut und gar nicht mehr weiß, ob das richtig ist, was er getan hat. Aber zu dem Moment kommen wir einfach gar nicht. Ja, er bleibt halt immer noch, wie du meinst, halt dieser Mensch, der glaubt, ihm steht es alles zu. Ihm steht dann halt auch Ciscos Freundschaft zu, genau. Obwohl er gerade seine Freundin ermordet hat oder beziehungsweise im Begriff zu töten. Und ist dann halt trotzdem noch der Meinung, dass ihm dann diese Freundschaft gehört, weil er diesen Symbionten übernommen hat, dem die Freundschaft gehört. Und das ist halt, gut, da war der Wirt aber sehr stark, was so die Prägung angeht. Und naja. Jetzt sind wir so schnell von der Folge Profit and Loss mit der kardasianischen Geliebten von Quark weg, dass ich gar nicht mehr sagen konnte, dass die kardasianische Geliebte von Quark von Mary Crosby gespielt wurde. okay, das interessiert euch wahrscheinlich alle nicht so Wer sehr. Wer ist Mary Crosby? Mary Crosby ist die Tochter von Bing Crosby, dem Musiker, so Bing Crosby. Ist es nicht so, I'm dreaming of a white Christmas oder so? I don't know. Sie war auf jeden Fall die Frau, die in Dallas J.R. Ewing erschossen hat. Egal. Das nur am Rande. Wichtige Hinweise. Das ist total wichtig. Nein, ich muss sagen, es macht so viel Spaß, über die einzelnen Folgen in der Memory Alpha nachzulesen, dem riesigen Star Trek Wiki, in dem man solche tollen Trivia und alle möglichen Produktionshinweise und Hintergründe erfährt. Das ist ein großer Spaß. Deswegen durftet ihr jetzt teilhaben an dieser tollen Information. Ja, wollen wir einfach so tun, als hätten wir nicht über invasive procedures geredet und zurück zu unserem Cartesianer-Plan kommen. Ich glaube, wir sind da aber also schon so relativ gut durch und Denke, wir könnten mal über Maquis sprechen. Das hat ja im weiteren Sinne halt auch mit dieser ganzen Geschichte zu tun. Das ist richtig. Ja, es gibt relativ gegen Ende der zweiten Staffel die große Maquis-Doppelfolge, The Maquis 1 und 2, offensichtlich. Ja, wo die Maquis erstmals ihren Namen bekommen. Ja. Und es ist großartig, weil die Maquis existieren aus einem Grund. Und zwar Wesley Crusher. Der Grund ist Wesley Crusher. Nicht direkt, ja. Okay. Okay. Aber also im Prinzip wurden die Maquis in Star Trek storytechnisch eingeführt für Voyager, als Vorbereitung für Voyager, weil sie wollten, sie hatten halt diesen Plan, sie wollten halt zwei verschiedene Crews auf einem Schiff, die sich dann irgendwie vertragen müssen, und dafür brauchten sie natürlich eine Backstory. Und deswegen haben sie halt sowohl in Next Generation in den letzten Staffeln als auch in Deep Space Nine zur Vorbereitung diesen Maquis-Plot geseedet. Und das hat angefangen in Next Generation mit einer Folge, wo es dann darum ging, dass die Enterprise die Planeten in der Neutral Zone, die Kolonien, die Föderationskolonien in dieser neutralen Zone, die sie eingerichtet haben zwischen Cardassia und der Föderation, sollten evakuiert werden. Dann haben sich die Anwohner aber geweigert, und letztendlich haben sie das halt dabei belassen, dass sie da wohnen bleiben dürfen. Aber es wird eben mit den Cardassianern ein Vertrag aus, also ein Abkommen ausgehandelt, das ihnen bestimmte Länder, Planeten übergibt, und die Siedler sich tatsächlich entschließen, dass sie dann die nicht verlassen wollen, sondern dort bleiben wollen unter cardassianischer Herrschaft. Und es wird dann auch nochmal klar gemacht, also Picard macht es ihnen nochmal klar, dass dann quasi die Sternflotte ihnen nicht mehr helfen kann. Ja. Oder dass sie nicht mehr eben sich an sie wenden können. Obwohl er natürlich auch nochmal ganz Picard sich wohl an diese Admiral, ich kann die immer nicht aussprechen, Admiral Nechayev, das ist diese blonde Frau, die auch in, die tauchte schon mal da in der Folge auch auf, ja. Die eben auch in Deep Space Nine jetzt in der zweiten Staffel ein paar Mal auftaucht, und auch im Zusammenhang mit dem Maquis. Und das ist halt irgendwie das Interessante daran. Sie ist die Maquis-Beauftragte. Ja, genau. Also die Siedlungsbeauftragte. Ja, das Ganze ist sehr ambivalent, weil ja auch viele, also diese Folge aus Next Generation ist aus der siebten Staffel, also auch schon relativ am Ende, ja. Heißt Journey's End. Das Interessante ist, dass da eben verschiedene Dinge sozusagen zu Ende kommen, weil es auch die letzte Folge ist, in der Wesley Crusher auftaucht, also es ist die allerletzte, in der er dann sich entschließt, mit dem, wie heißt der, er geht doch mit diesem esoterisch übermenschlichen, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, und wir wollen darüber auch gar nicht im Detail sprechen. Auf jeden Fall, ich glaube, der Traveler ist der. Entschließt sich eben aus der Sternenflotte, von der Akademie abzugehen und mit diesem Mensch dann durch die Galaxie zu reisen, weil er ja selber auch so übersinnliche Fähigkeiten entwickelt hat. Und das ist nämlich, Gott, ja, das ist relativ komplex. In dieser Journey's End-Folge passiert offensichtlich sehr viel. Ich habe es vorhin nur noch mal überflogen. Oh Mann. Auf jeden Fall ist es nämlich dann auch so, dass es da zu einem Kampf kommt in den Kolonien und zwischen den Cardassianern und den Kolonisten, und dann hält Wesley kurz die Zeit an und unterhält sich dann eben mit diesem Traveler, und dann sagt der Traveler ihnen auch, die Kolonisten müssen jetzt sind jetzt auf sich selbst gestellt und du kannst sie nicht beschützen oder irgendwas. Und dann dachte ich mir so, das alles ist Wesley Crushers Schuld. Und da macht es gleich viel mehr Sinn. Das ist immer gut, wenn man Wesley Crusher die Schuld geben kann. Ja, also im Prinzip wollten sie ursprünglich eben dann halt in dieser Next-Gen-Folge die Marquee einführen und haben sie sich gedacht, ja gut, dann legen wir da den Grundstein und machen dann in Deep Space Nine weiter. Das heißt, ich glaube, ganz am Anfang wollten sie halt einfach nur eine Folge, wo sie halt kurz die Vorbedingungen erklären und dann haben sie halt später entschieden, wir teilen das auf die verschiedenen Serien auf und gehen noch ein bisschen mehr, geben denen noch ein bisschen mehr Hintergrund, damit wir das alles in Voyager einfach komplett ignorieren können. Yay! Ja. Was aber, heißt komplett ignorieren? Am Anfang trägt Chakotay eine Weste. Ja, ja, ach, diese Westen, dass die alle Westen tragen. Ja, generell diese Marquis, die sind ja unheimlich divers. Also da gibt es ja irgendwie Klingonen und Vulkanier und von der Erde ganz viele Native Americans. Ja. Also das ist ja irgendwie diese... Das geht ja auch auf diese Folge zurück, auf diese Next-Gen-Folge, weil da wollten sie ja genau auch einen Planeten... Da gibt's auch schon eine Vision-Quest. Oh Gott. Okay, da wollten sie ja auch, also der Planet, den sie evakuieren sollten, war ja eine Kolonie von Native Americans. Und das ist dann halt auch dieser ganze Chakotay-Hintergrund, der da schon so ein bisschen drinsteckt, dass halt vor allen Dingen Native Americans in dieser neutralen Zone gesiedelt haben. Was dem Ganzen ja auch nochmal so ein bisschen eine extra Dimension einzieht. Ja. Ja, aber was ich auch... Die aber eigentlich nicht wirklich weiter behandelt wird. Ja, das ist dann halt wieder das Schade, wenn man das ist das Blöde, wenn man das macht, aber dann halt nicht die Zeit hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet, was man da macht. Aber ich mochte, dass es halt irgendwie so eine Bundtruppe, also eine sehr diverse Gruppe ist, auch wenn in dieser Marquis-Doppelfolge so die Handlungsträger doch meistens Erdlinge sind. Also sind doch relativ viele Menschen, eben auch dieser alte Freund von Cisco. Aber, und das ist das Schöne, weil das, finde ich, ganz stellvertretend auch generell dafür steht, dass sie es den Zuschauerinnen und Zuschauern hier nicht leicht machen wollen, mit der Einschätzung von dem Marquis, ist, dass eine der handlungstragenden Figuren in den zwei Folgen eben diese Vulkanierin ist, die bei Quark versucht, Waffen für den Marquis einzukaufen. Die ist so gut angezogen, Die so gut aussieht, das ist Wahnsinn, ja. Quark ist ja auch hin und weg von ihr. Und die ist halt einfach... Naja, auf Quarks Geschmack würde ich mich nicht verlassen, aber... Also gegen die Cardassianerin würde ich auch nichts sagen. Nee. Gespielt von Bing Crosbys Tochter. und ich finde halt einfach das ganz interessant und es war wohl auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass die Vulkanier eigentlich empfunden werden als die stehen für logisches Verhalten, klar, aber auch eben dadurch für Pazifismus, ja. Mhm. Und da Konflikte nicht mit Waffengewalt zu lösen und so weiter. Und dass sich daran sozusagen zeigt, dass dieses Anliegen für diese Siedler eben so wichtig ist und dass ihre Situation so verzweifelt ist, dass auch sie es als offensichtlich logisch empfindet, dass sie jetzt zur Waffengewalt greifen, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Und dass diese ganzen zwei Folgen darauf hinauslaufen, sich zu fragen, ob dieser im Prinzip Terrorismus oder diese Revolte, die sie da anzetteln, wie die moralisch gerechtfertigt ist und ob sie moralisch gerechtfertigt ist. Weil Cisco tritt in Konflikt mit diesem ehemaligen Weggefährten aus der Sternenflotte, der sich, wie sich dann herausstellt, der auch auf Seiten des Marquis steht und sagt halt, das ist nicht der richtige Weg und ihr müsst verhandeln und ihr könnt hier nicht einfach irgendwie zu Waffengewalt greifen und das ist irgendwie nicht der Sternenflottenweg. Gleichzeitig wird ihm überhaupt nicht geholfen von dieser Admiralin, die einfach sagt, da können wir jetzt nichts machen und das sind Terroristen und das Treaty sieht so und so aus und er dann hier zu ihr sagt, und das ist ja der erste Moment, wo das so kulminiert, das, was wir eigentlich schon auch in der ersten Staffel sozusagen gesehen haben, ist dieses, dass es hier so ein bisschen Anti-Sternflotte oder zumindest, dass das Ganze mal so aufgebrochen wird, so einfach ist es einfach nicht und so, es gibt eben diese Grenzbereiche, wo das nicht mehr greift und wo vielleicht die Leute, denen nicht mehr geholfen ist mit der ganzen tollen Sternflottenphilosophie und Diplomatie. Und und das ist halt einfach sozusagen, obwohl die da als sozusagen auf der entgegengesetzten Seite von unseren Serienheldinnen und Helden ja. unserer DS9-Crew stehen, sie stehen auf der anderen Seite, aber sind sie die Bösen? Naja, eigentlich irgendwie nicht. Eigentlich empfinden wir mit ihnen. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen tiefer gehend. Und das finde ich, finde, das wird sehr, sehr gut behandelt. Halt auch daran, dass Kira sich deswegen auch mit Cisco fetzt, weil sie halt sagt, ich weiß, wie es ist, unter den Cardassianern zu leben und man muss doch diesen Menschen helfen. Und es ist doch verständlich, dass die irgendwie sich selber helfen wollen. Ja. Du hast vollkommen recht mit allem und ich stimme dir hundertprozentig zu. Klingt so, als käme jetzt ein Aber. Aber ich möchte nochmal auf diese Westen zurückkommen. Ja, und zwar, die haben ja alle diese depperten Westen an, die halt auch am Anfang von Voyager die Maquis anhaben. Daran erkennt man Maquis, dass sie Westen anhaben. Und das ist halt immer so eine leichte hippieske Version von, I don't know, von der Zukunft. Ja. Ja, und es ist ganz interessante Trivia. Die hatten ja auch am Anfang vor, ihr ursprünglicher Plan für Voyager war halt, dass diese beiden Crews sich miteinander vertragen müssen und halt zusammen funktionieren, aber dass sie halt trotzdem noch faktisch getrennte Crews bleiben. Das heißt zum Beispiel, die Idee war ja auch, dass die ganzen Maquis-Leute, die dann auf die Voyager kommen, eben keine Sternflottenuniformen tragen, sondern ihre Westen anbehalten, ihre Maquis-Kleidung anbehalten und halt nicht offiziell Teil der Sternenflotte werden und auch nicht de facto, wie Janeway sie halt einfach einverleibt in ihre Crew. Und ich finde das halt sehr, sehr interessant dann auch in dieser Folge, dass es halt darum auch ganz, ganz viel geht, weil Cisco trägt seinem Freund halt die ganze Zeit seine Uniform hinterher. Stimmt. Ne? Und ich denke halt die ganze Zeit, ob das vielleicht gedacht war als halt Vorläufer dafür auch. Also, ne, weil diese ganzen Maquis, die existieren ja wegen Voyager, wegen halt als Vorgeschichte für Voyager. Und ich dachte, vielleicht ist das halt auch nochmal so ein Moment, wo man irgendwie versucht halt zu erklären, von wegen, warum die sich sträuben würden, Sternenflottenuniformen anzulegen. Und dass er ihm halt die ganze Zeit die Uniform hinterher trägt, die halt diesen symbolischen, diesen Symbolcharakter hat. Diese Uniform ist die Sternenflotte und du hast dich von ihr abgewendet. Mhm. Und ich möchte dir sagen, dass diese Uniform zu dir gehört. Und auf dich wartet. Genau. Und du möchtest mir sagen, dass du diese Uniform nicht mehr anlegen kannst, reinen Gewissens. Mhm. Und dann wird halt dieser große Symbolcharakter mit dieser Uniform verknüpft. Mhm. Mit, eventuell hat er tatsächlich immer noch mit dem Hintergedanken, das war auf jeden Fall der ursprüngliche Plan, dass die Maquis auf der Voyager keine Uniform tragen und dann. Sondern Westen. Ja. Und dann sind, dann kommen sie zur Voyager und, dann sagen die, die Executive-Leute so, nö, die sollten auch Uniformen tragen. Und dann sind sie alle so, oh, wir haben das doch so schön vorbereitet. Ja, und, das stimmt. Ja, und das finde ich, ich finde es auch sehr, wir haben doch diese schönen Westen. Ja, wir haben doch diese schönen Westen uns überlegt. Und ich finde, wir haben die alle schon genäht. Genau. Ich finde, die sind wie so eine Hippie-Ethno-Version von so, das geht so in die Richtung wie später, also dieses Space-Cowboy-Tum, das ist so von Han Solo bis Firefly irgendwie. Alle haben Westen an. Alle coolen Außenseiter im Weltraum haben Westen. Ja, Westen haben Taschen, ich weiß nicht, was spricht sonst für Westen? Ja, das ist halt, wenn man zackige Kämpfe haben möchte, wo einem so eine Jacke einfach zu warm wird, da greift man zur Weste. Aber was ich auch absurd finde, ist, dass dieser ganze Maquis-Plot wirklich nur für Voyager existiert, aber sie in Voyager so wenig damit gemacht haben. Und sie dann in Deep Space Nine, das ist ja nicht das einzige Mal, dass die Maquis vorkommen. Die kommen ja auch noch in zukünftigen Folgen immer mal wieder vor. Und das finde ich halt unglaublich schade, dass sie halt, dass das halt eigentlich nur so ein Prelude für die neue Flaggschiff-Serie war und sie dann letztendlich mehr damit in den anderen Serien machen, als in der Serie, für die dieser Plot gedacht war. Und das finde ich ein bisschen schade, dass halt bei Voyager das halt nie so geklappt hat, dass sie nie Lust hatten, da sich wirklich tiefergehend damit auseinanderzusetzen. Ja, und das hätte ihnen eigentlich mal gut getan. Ja, vor allen Dingen ist diese Folge wirklich gut, diese Doppelfolge, die Maquis. Und ich fände das wirklich schön, wenn sie halt auch solche Konflikte eben auf der Voyager hätten austragen können. Aber das ging halt nur in so einem Holoprogramm, was Tuvok gebaut hat. Und das war das Nächste, dass wir daran kamen. Ja, das stimmt. Ja, aber So ist das Leben bei den Maquis. Ja, und das Ja, ich würde das ansonsten aber trotzdem noch zu diesem ganzen Cardassia. Ja, das ist schon, hat noch was damit zu tun, zumal ja dann da auch wieder Gul Dukat auftritt. Und Gul Dukat und Sisko haben ein wundervolles Buddy-Cop-Erlebnis, zusammen die ganze Zeit dann in diesem Runabout fahren und Gul Dukat meint, alle ermorden. Und Sisko so, nein, ich mache das nicht. Und Gul Dukat ist, du bist ein Idiot, warum tust du das? Und Sisko sagt, nein. Und es ist wunderschön. Weil Sternflotte. Und dann sagt Gul Dukat, deine Sternflotte ist doof und stinkt. Und es ist wunderschön. Also ist das nicht auch das, wo Gul Dukat sagt, er hat irgendwie 7 Kinder? Nee, das ist von anders, ne? Eine andere Folge. Ich glaube auch. So. Aber es ist auch gut zu wissen. Ja. Vielleicht sollten wir uns jetzt noch mal kurz, es gibt, also ja, das waren irgendwie alles Folgen und das sind ja schon echt viele, die sozusagen so einen roten Faden durch die ganze Staffel spinnen und generell auch zeigen, dass sich dieser rote Faden durch die DS9 spinnt. Mhm. Wo man weiß, da passiert noch mehr mit, da wird drauf aufgebaut und das macht die Serie halt einfach schon mal qualitativ, hebt sie ab von anderen Star Trek-Serien. Ja, und ich finde, dieser ganze Marquis-Plot unterscheidet sich halt so ein bisschen auch von den restlichen Cardassia-Plots, weil gerade zum Beispiel weil es auch in die Zukunft Necessary, ja, genau, weil bei Necessary Evil geht es halt fast ausschließlich um die Vergangenheit. Und es geht halt sehr, sehr oft immer wieder, was haben die Cardassianer auf Bajor gemacht? Und hier wird halt ein neuer Cardassia-Plot gesponnen, der aber in die Zukunft weist, der halt sagt, hier kommt noch mehr und hier werden in Zukunft Dinge passieren. Mhm. Und dann finde ich, weil das wird ja auf Dauer langweilig, weil wenn es bei den Cardassianern halt immer nur darüber geht, was haben sie gemacht, bevor die Föderation aufgetaucht ist. Ich finde, es ist halt super wichtig, dass man solche Folgen immer wieder zwischendurch macht. Necessary Evil, großartig. Aber wenn du halt immer nur wieder das kommen auch noch gute. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Wenn du halt immer nur wieder das machst, dann wird es halt auf Dauer immer so, eine Cardassianer-Folge, es geht wieder um die Vergangenheit. Ja. Und so hast du halt dieses Gegenelement und wegen, da passiert noch mehr in Cardassia. Mhm. Da passieren jetzt Dinge in Cardassia, im cardassianischen Raum, im cardassianischen Territorium, die irgendwie wichtig sind für uns. Ja. Es gibt noch 2 Folgen, die sozusagen in die Zukunft von DS9 verweisen, die ich aber tatsächlich beide nicht so super spannend fand. Das sind die 2 Folgen, die aufs Dominion hinweisen. Oh ja. Wobei natürlich eigentlich die... Okay, gut, die erste ist Folge 7. Wie heißt sie? Rules of Acquisition. Rules of Acquisition. Mal wieder der große Nagus schickt Quark in die Welt hinaus. Es geht um Handelsbeziehungen in den Gamma-Quadranten und als sozusagen Beiplot, der das Ganze spannend macht, hat Quark eben einen Kompagnon, der sich als ungeheuer geschickt herausstellt und sich außerdem herausstellt, es ist eine Ferengi-Frau, die sich verkleidet hat, weil sie eben nicht das Leben einer Ferengi-Frau führen will, sondern selber handeln und Kleidung tragen. Und ja, das Thema Ferengis und ihre Viel Seufzen? Ja. Ja. Ja, das ist, also ich finde es irgendwie, es ist unausgegoren und so ein bisschen, sie sollen einerseits total misogyn sein, andererseits wollen sie es nicht so richtig ausführen, ich weiß aber nicht. Aber die Misogynie ist, die beschränkt sich halt auf nur auch so ein pubertäres Kichern, so, die Frauen müssen nackt sein. Und ja, das ist halt ich finde auch, das ist... Das ist halt so unglaublich pubertär, so von, also das, ich finde, das ist so unglaublich beschränkt, weil sie können sich keine wirklich, also sie haben halt nicht die Zeit oder die Lust oder die Muße, sich da irgendwie wirklich hier oppressive Strukturen auszudenken und darzustellen und halt zeigen, ja, Frauen werden in dieser Gesellschaft systematisch unterdrückt, weil... Ne? Stattdessen machen sie es halt so platt wie möglich. Frauen dürfen keine Kleidung tragen und sie müssen den Männern das Essen vorkauen. Ha ha ha ha, ist das nicht ekelig? Und das ist halt, wow, toll. Das hast du echt lange drüber überlegt, wie das funktioniert. Und Und das ist halt einfach so unglaublich platt, wobei ich den Charakter hier von der Ferengi-Frau auch tatsächlich, also die fand ich eigentlich sehr sympathisch. Das also war sympathisch, ja. Und es ist dann so, dass sie sich in Quark verliebt und Quark findet sie eigentlich auch toll, aber Quark kann da nicht über seinen Schatten springen. Das fand ich auch ganz gut. Also dass er nicht jedes Mal sozusagen die Ferengi-Seite seines Charakters sozusagen sofort über Bord werfen kann, wenn es in irgendeiner Weise zu einem Happy End geführt hätte. Ja. Teilweise ist das so und dann wird er auf einmal ganz großherzig oder mutig oder weiß ich nicht. Aber da halt eben nicht. Also sozusagen die Anziehung ist dann doch nicht stark genug dafür, dass er es akzeptieren könnte, wie sie sich verhält oder. Also es bleibt so ein bisschen vage. Ich glaube, er wirkt schon natürlich sehr beeindruckt von ihr. Aber ja, ich meine, es soll auch natürlich zu nichts führen, weil so ist die Serie dann ja auch nicht gestrickt, dass auf einmal da dann irgendwie eine neue Figur auf der Station bleiben könnte. Ja, was ich übrigens großartig finde, es gibt einen Moment, den ich sehr schön finde, weil insgesamt ist Star Trek ja eigentlich überwältigend heteronormativ. Immer wieder. Es ist immer halt auch so vielseitige Charaktere wie Dex, die halt eigentlich verschiedene Geschlechter als Hintergrund hatte, mal als Mann durch die Welt gelaufen ist, mal als Frau. Oft auch immer so Sachen sagt wie ja Männer und Frauen und blabliblu. Das ist sehr binär. Genau, es ist sehr binär und ich finde, in dieser Folge gibt es halt diesen wunderschönen Moment, wo Dex mit der Ferengi-Frau diskutiert und Dex ist so, ich weiß doch, du stehst doch auf Quark, hä? Und sie halt so ein bisschen dann sie aus der Nase zieht, dass sie ja auf Quark steht. Mhm. Und dann ist sie halt irgendwie, ja, okay, ich geb's ja zu, Mann, aber ich weiß nicht, er weiß ja auch nicht mal, dass ich eine Frau bin oder so. Und dann ist der Ex so, du bist eine Frau. Und das finde ich, das ist ein wunderschöner Moment, dass sie total aufmerksam gemerkt hat, hey, diese Person steht doch auf Quark. Ja, aber es überhaupt nicht komisch fand, dass es ein Mann ist, der auf Quark steht. Genau, in keinem Moment hat sie dann halt darüber nachgedacht, dass da sowas passiert fast nie wirklich. Genau, und sowas passiert nie, dass sie halt einfach ganz ehrlich auch reagiert wie, was, du bist eine Frau, ach so. Und dass sie das halt gleichzeitig als vollkommen normal behandelt hat. Du bist eine Frau, ich dachte, hier wäre endlich mal eine nicht heterosexuelle Storyline. Ja, nein, noch nicht, noch lange nicht. Ja. Aber das fand ich halt sehr, sehr schön, dass halt einfach, dass sie halt mit vollkommener Selbstverständlichkeit dahingegangen ist und hat gesagt, hey, du stehst doch auf Quark. Und halt auch in keinem Moment versucht hat, das irgendwie zu dramatisieren oder irgendwas und dann halt überrascht war, als sie rausgefunden hat, dass es eine Frau war. Und das fand ich halt wirklich nett, dass sie das nie in Betracht gezogen hat, dass es da irgendwie, dass es irgendwie sein müsste oder dass es irgendwie ungewöhnlich wäre, dass dieser Ferengi auf Quark steht und so. Und das halt als was ganz Natürliches behandelt hat. Und das fand ich halt wirklich, wirklich schön. Weil da war Dex auch die richtige Person dafür. Und ich finde, genau das kommt bei Dex sonst zu kurz. Ja, das stimmt. Es gibt immer mal wieder so einzelne Momente, wo gezeigt wird, dass Dex auch durch ihre sozusagen Natur, also durch ihr Wesen mit ihren ganzen Erfahrungen, sie unheimlich tolerant ist und unheimlich aufgeschlossen. Und das zeigt sie auch immer in ihrer Beziehung zu den Ferengi, sie findet ja Ferengi irgendwie total sympathisch und verbringt irgendwie ihre Freizeit mit denen irgendwie Karten zu spielen und weiß ich nicht. Und findet die total und tut sie auch immer versuchen, Kira zu überzeugen, dass sie gar nicht so schlimm sind, ja. Und hat einfach keine Vorurteile und nimmt die so, wie sie sind. Und genauso geht sie irgendwie klingonisch essen und weiß ich nicht. Und das wird halt immer wieder versucht rauszustellen oder hat zu wenig Momente eigentlich, wo das irgendwie so zum Tragen kommt, dass sie so die pure Toleranz ist und so neugierig und aufgeschlossen aber das finde ich auch richtig schön, also dass genau diese Sache mit dem Ferengi, dass da Kira und Dex endlich mal sich nicht so endlich mal ein Thema haben, zu dem sie sich auch wirklich unterhalten und streiten können, ne, weil Kira hat halt wirklich starke Vorurteile gegen Ferengi, die natürlich auch nicht völlig unbegründet ist, weil ihr Kontakt zu Ferengi ist Quark und sie hasst Quark und das ist halt so ein bisschen schön, dass sie sich da endlich mal über irgendwas unterhalten können, was auch irgendwie eine Relevanz hat und nicht einfach nur irgendein Geplänkel, was eigentlich mit der Politik, mit den Inhalten der Folge, der verschiedenen Folgen sehr wenig zu tun hat. Und dass sie dann halt einfach diesen wiederkehrenden Punkt haben, wo sie sich darüber streiten, dass Dax mit Ferengi Party macht und dass das total weird ist. Ja. Was ich aber auch immer wieder, was mir auffällt bei der Kombination Dax und Kira, dass sie immer wieder zusammen Szenen haben, wo die beiden quasi in Ops stehen und erzählen, welche Schiffe jetzt gerade, also irgendwie zu erzählen an O'Brien oder Sisko, welche Schiffe an diesem Tag noch anlegen werden, schon angelegt haben oder irgendwie, ja. Und das ist dann irgendwie immer so, dass ich denke, hä, die eine ist irgendwie hier so Attaché und die andere ist Science-Offizierin. Und trotzdem stehen sie da und erzählen die ganze Zeit so Zeug wie so Fluglotsinnen, ja, die irgendwelchen Leuten sagen, an welchem Pylon sie andocken können. Und man denkt nur, hä, das macht keinen Sinn. Also das ist irgendwie, dass ich dann oft das Gefühl habe, die sollen halt in Ops sein und sie sollen was zu tun haben und es soll so ein bisschen das Stationsleben widerspiegeln. Aber diese Aufgaben würden doch niedrigrangigere Stationsmitglieder übernehmen. Ja, vor allen Dingen. Und ich finde, das geht überhaupt nicht auf. Das wirkt immer, ich denke immer wieder so, jetzt kommt wieder so eine Fluglotsin-Szene. Ja, vor allen Dingen gibt es theoretisch auch nicht wirklich, ergibt es theoretisch nicht wirklich Sinn, dass Dax in Ops sitzt. Die müsste halt in irgendeinem Labor sitzen. Na, also ich meine, klar, da gibt's dann halt auch irgendwelche Science-Stationen in Ops, aber eigentlich würde die halt in irgendeinem Labor sitzen. Das ist halt wie diese kleine Engineering Station, die es in Voyager auf der Brücke gibt. Ja, das hast du, glaube ich, schon bei der letzten Folge erzählt, ja. Ja, ich meine, gut, sie macht dann ab und zu mal so Ausflüge in den Gamma-Quadranten, um irgendwelche Measurements zu machen oder so, aber... Ja, also sie macht ja auch viel Science-Kram, aber das sind halt so diese Everyday-Szenen, da hast du recht, da sitzen die halt in Ops und sagen, da kommt der Frachter sowieso und der darf irgendwie jetzt an. Aber Ferengi. Dock 12 und so. Nein, aber warum wir eigentlich über die Rules of Acquisition-Folge reden wollten, war, weil da das erste Mal, dass die Existenz des Dominion erwähnt wird. Und da bleibt es halt noch so ganz vage und es ist einfach klar, da gibt es sozusagen etwas jenseits des Wurmlochs, also im Gamma-Quadranten, da gibt es eine neue Macht oder eine fremde Macht und die ist noch ganz mysteriös und man weiß nicht, wie mächtig sie sind, aber gerade weil sie so mysteriös sind und man so wenig über sie erfährt, sondern nur, dass da irgendwelche Drahtzieher im Hintergrund sitzen, die da irgendwie in allen Geschäften so die Hände drin haben, denkt man halt schon, oh, das ist irgendwie was sehr, sehr, irgendwie eine sehr große Macht. Und die wird halt da zum ersten Mal erwähnt. Und das ist auch ganz lustig, finde ich, dass es so relativ früh schon passiert, weil es dann bis zum Ende der Staffel dauert, bis sie wieder auftaucht. Und es war wohl auch so, dass es sich die Schreibenden, die Autorinnen und Autoren eben überlegt haben, so, ja, jetzt haben wir die erste Staffel gehabt und wir haben da dieses Wurmloch und wir müssen irgendwas mit diesem Gamma-Quadranten machen. Ja, sonst, vor allen Dingen, weil sie in der ersten Staffel sehr wenig damit gemacht haben, was halt verwirrend war, weil da ist dieses großartige Wurmloch aufgegangen, das in einen vollkommen neuen Teil des Weltraums führt und wir hängen halt auf dieser Station fest. Und das hat es das ein bisschen aufgelockert. Und sie hatten halt zu dem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, sie haben das Potenzial noch nicht ausreichend ausgeschöpft und sie wollten eben da so neue Strukturen und Anknüpfungspunkte etablieren und eben so eine neue Macht. Und das haben sie dann quasi an der Folge eingeführt. Und es wird aber dann ja erst wieder ganz zum Schluss aufgegriffen. Es wird nochmal, glaube ich, wird es doch erwähnt, nochmal in der 10. Folge Sanctuary. Da kommt ja ein Volk durch das Wurmloch, das sich neu ansiedeln will. Und ich glaube, das hast du schon erwähnt? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie haben gesagt, dass ihr Planet von dem Dominion zerstört wurde, dass sie deswegen nach einer neuen Heimat suchen. Du hast recht. Na, und das ist eigentlich sehr schön, weil es sind so Low-Key-Szenen, wo halt erwähnt wird, wo so, im Nebensatz. Aber klar ist, oh, das ist was, da kann auch einiges kommen, weil offensichtlich haben die irgendwie, dass sie irgendwie einfach ein Volk von 3 Millionen vertreiben können, ja. Wobei ich die Folge Sanctuary so ein bisschen ja, so ein bisschen anstrengend fand. Die Space Amish mit schlechter Haut. Ja, ja. Ja. Ja. All aliens are beautiful. Ich weiß, ich bin. Aber das sind doch die Space Amish mit schlechter Haut. Ich finde, die sehen komisch aus. Ich fand die Gestaltung dieser Aliens nicht sehr gelungen. Ja, ich fand auch, also ich was ich mochte, war, dass es kein Happy End gab. Ja. Auch wieder, dass Bajor nicht so hundertprozentig sympathisch dasteht, sondern so, na, wir trauen uns das nicht so zu und die müssen leider weiterziehen. Wir können euch nicht aufnehmen. Wir sind Arschlöcher. Wir sind doch selber Wir müssen für uns selber sorgen und ihr müsst weiterziehen. Und das ist halt irgendwie, es ist, ja. Insofern hat die Folge ein paar ganz interessante Momente, aber ist insgesamt eher so, naja. Aber gut, ja, da wird das Dominion wieder erwähnt. Das ist ganz, ganz interessant. Ja, sie streuen das so nach und nach ein. Und dann haben wir dann ganz am Ende die Folge The Jem'Hadar. Und da wird's dann konkret. Genau, da fährt Sisko mit Jake und Nog und Quark in den Urlaub. Sie fahren am Ende eine Art, es ist irgendwie so ein wissenschaftliches Schulprojekt und dann tun sie den Gamma-Quanten, irgendwie wollen sie einen Planeten erkunden und dann werden sie von den Jem'Hadar gefangen genommen und alles ist eigentlich nur ein Plot und ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine ziemlich öde Folge. Ja, also ich fand halt, was ich wieder ganz lustig fand, war so die Dynamiken zwischen den verschiedenen Charakteren. Ich fand's halt ganz witzig, weil Quark will halt was von Sisko erreichen, und zwar, dass ihm ja irgendwelche Monitore zur Verfügung gibt und so weiter und so fort. Er will halt und dann mogelt er sich auf diesen Runabout und sagt halt, dass er unbedingt mitfahren möchte. Und es ist einfach so ein bisschen witzig, wie er halt immer dann Sisko auf die Nerven fällt und Sisko eigentlich wollte Sisko nur endlich mal wieder alleine mit seinem Sohn etwas Zeit verbringen, dann nimmt der einfach Nog mit und dann hängt sich da Quark dran und das ergibt halt so eine lustige Dynamik, dieses schöne Elternding auch, weißt du, dass du halt dachtest, ich möchte endlich mal, dass halt nie deine Pläne so laufen, wie du willst, weil halt immer von außen dann irgendwelche Leute dann noch kommen, durch deine Kinder, die dann irgendwelche anderen Pläne haben und dann wird es doch nie so, wie du wolltest und ich mag es, dass es dann dieses Camping-Feel hat, wo er dann eigentlich durch diesen Planeten laufen möchte und sich entspannen möchte und dann läuft Quark ihm hinterher und bekommt Mückenstiche in den Ohren und stellt sich unglaublich hart an. Und das fand ich so ein bisschen witzig und ich mochte halt, dass die beiden werden dann gefangen genommen von diesen Jem'Hadar und Nog und Jake entkommen. Und das fand ich halt auch ein bisschen schön, wie Nog und Jake dann gemeinsam versuchen, irgendwie den Runabout zu fliegen. Total schief. Das finde ich auch lustig, weil es sonst immer so einfach aussieht, diese Dinger zu fliegen. Und da wurde mal gezeigt, wenn man das nicht gelernt hat, dann, weil sonst drücken die irgendwie so ein paar Knöpfe auf ihrer bunt beleuchteten Glasplatte und das war's. Und dann die beiden so, wir versuchen irgendwie das ganze Ding auseinanderzunehmen, nur um irgendwie den Autopiloten auszuschalten. Und ja, sie kommen ja gar nicht daran, sie kommen ja gar nicht, sie können das Ding ja gar nicht steuern, weil sie ausgesperrt sind durch diesen so eine Kindersicherung. Ja, genau, also ne, die haben halt keine Berechtigung, da Befehle zu geben und müssen deswegen erstmal den Computer ausschalten, um dann an die Steuerung zu kommen. Das finde ich auch unglaublich witzig, wie sie dann das ganze Ding auseinanderreißen. Und ich finde es halt schön, wie die beiden sich halt also Nog hat natürlich Angst und will erstmal weglaufen. Jake reagiert halt sofort, wir müssen irgendwas tun und die retten und uns einen Plan ausdenken und wie sie sich dann zusammenraufen und halt versuchen, dann irgendwas Gescheites zu machen. Und ja, aber wie die Jem'Hadar auftreten und wie auch das Dominion auftritt und diese Worta, die Jem'Hadar sind im Dominion halt im Prinzip nur die Soldaten, das Fußvolk, und die Worta sind halt relativ wichtige Agenten. Das merkt man also, in der Folge wird noch nicht so viel über sie bekannt, aber man merkt halt sofort, also sie sind auf jeden Fall sehr wichtig und relevant für dieses Dominion. Und ich finde dann auch die Worte, die funktionieren ziemlich gut. Die sind halt so ein bisschen so ganz gewieft und irgendwie wie sich dann da halt auch rausstellt, diese Frau, die sich erst als Gefangene und sozusagen Verbündete präsentiert und dann am Ende stellt sich raus, sie ist die eigentliche Spionin. Also sie sind halt so richtige, so richtig diese typische, die rechte Hand des Bösen irgendwie. Ja, die, und sie sehen aus wie Elfen. Ja, und ja, genau, und sie sind auch so relativ schön anzusehen, während die Jem'Hadar sind halt so die Bullies Du schämst die ganzen Aliens so sehr. Tu ich. Die Space Amish mit der schlechten Hand, mit der schlechten Haut. Hä? Die Bullies. Na, aber die Jem'Hadar sind nun mal Bullies. Ja, ja. Aber ja. Du sagst das so, die Worte sind so schön und dann die Jem'Hadar. Na, die Jem'Hadar sehen halt so ein bisschen echsenmäßig aus. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber was ich interessant fand, war, dass ich mich an die Worte noch total erinnern konnte und die Jem'Hadar habe ich komplett vergessen. Und man auch mal wieder merkt, das ist so das Fußvolk, die machen so Nee, ich hab auch gewalttätige Arbeit. Im Original Run kann ich mich sehr, sehr deutlich an eine Folge erinnern, die kommt später, wo es halt sehr zentral eigentlich die ganze Folge um Jem'Hadar geht. Und ich freue mich unglaublich drauf, wenn wir sie besprechen. Also die Jem'Hadar waren mir ganz, ganz, bei mir was genau umgekehrt. Die Jem'Hadar waren mir ganz deutlich im Kopf, die Worte eher nicht so. Gut, aber es ist doch, später ist doch irgendwie ein Wort dann auch relativ lange und zentral. Ja, das stimmt. Deswegen, an den erinnere ich mich halt noch. Aber gut, wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass diese beiden Alien-Rassen auftreten. Und die Folge an sich ist nicht so gut. Die Folge ist nicht so gut. Also ich finde, sie werden nicht so gut eingeführt. Ich mag halt diese ganze Humor, der sich eben aus diesem diesem notgedrungenen Zusammenarbeiten zwischen Quark und Sisko ergibt. Ja. Auch dass Quark die ganze Zeit jammert und sich beschwert und fatalistisch ist und Sisko dann versucht, dann irgendwie rauszukommen und er dann Quarks Hilfe natürlich braucht, um dieses Halsband, was die Frau anhat, zu knacken und sie sich halt immer so witzig miteinander streiten. Das mag ich, aber grundsätzlich die Folge, wie die aufgebaut sind, wie die vorgestellt werden, ist halt nicht so überzeugend. Nee. Aber ich finde, es funktioniert sehr gut als Cliffhanger. Es funktioniert als Cliffhanger auch insofern, weil ja so gleich man sieht, die haben Technik, die total überlegen ist und die Tatsache, dass Sisko und Quark entkommen konnten, wo man halt so denkt, wie, das sind jetzt die krassesten Krieger im Universum, irgendwie Quark und Sisko können die einfach so überwältigen, nachdem sie mal da aus diesem Gefängnis rausgekommen sind und man dann feststellt, die sollten entkommen. Also es war mitnichten so einfach oder es war so einfach, weil sie wollten, dass es einfach war. Und dann, dass man da schon sieht, die haben also Technik, die total überlegen ist. Ja. Weil sie sich einfach auch rein und raus beamen können, wie sie wollen, irgendwie da nichts mit irgendwie durch Schilde beamen, kein Problem. Und also, ja, das ist halt einfach, dass man schon merkt, okay, das funktioniert insofern, weil klar ist, hier ist eine Macht, von der ihr erstmal noch nicht wisst, wie ihr überhaupt ihr beikommen sollt. Und aber auf eine ganz andere Weise als zum Beispiel die Borg in Next Generation, wo halt das gleich so krass zerstörerisch ist. Und da ist es halt erstmal nur so, auf so einem, da ist diese eine Spionin, die sich dann eingeschlichen hat und sie sind ihr zwar draufgekommen und es endet damit, dass sie verschwinden, aber halt auch so, ja, es war eigentlich total einfach für sie. Und naja, und sie zerstören halt einfach ein Schiff der Galaxy-Klasse. Ach Gott, das passiert da ja auch schon. Ich war gerade nicht mehr sicher, ob das erst in der dritten Staffel ist. Nein, natürlich, doch. Um Sisko zu befreien, kommt eben auch die, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich hatte es eigentlich nachgeschaut, die Odyssey. Genau, halt ein Schiff der Galaxy-Klasse, ja. Also demselben Typ wie die USS Enterprise, was ich finde, was dem nochmal zusätzliche Wucht verleiht. Weil man dann halt auch weiß, wie groß das Schiff ist und wie viele Leute da an Bord sind. Und dann wird es halt einfach... Ja, wobei ich hoffe doch stark, dass sie, bevor sie gesagt haben, oh, unsere Leute wurden gekidnappt oder sind jetzt verschollen, wir fahren dahin und versuchen, die da rauszuholen, dass sie da vorher ihre ganze Civilian Population doch bitte auf der Station abgeladen haben. Aber trotzdem. Ja, nee, es ist halt vor allen Dingen, wirkt es, weil die meisten Zuschauer, die zu dem Zeitpunkt Deep Space Nine geguckt haben, das geguckt haben, weil sie Next Generation geguckt haben. Und sie dann hast du halt dieses Gefühl, dieses Schiff kann alles, weil das ist halt das Flaggschiff. Das entkommt immer. Genau. Und sie schaffen es immer irgendwie und dann werden die halt einfach in kürzester Zeit übelst zerschossen. Und du denkst dir so, okay. Und dadurch wirkt das halt auch total gut als Cliffhanger, weil sie dann da sitzen am Ende der Folge und nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen, was sie überhaupt machen können. Weil sie haben da gerade ein total großartiges Schiff hingeschickt, das wurde zerschossen, sie sind entkommen, aber sie sind nur entkommen, weil sie das sollten. Hm. Und sitzen dann da und denken sich, ja, okay, was machen wir jetzt? Ja. Und das funktioniert unglaublich gut. Das ist auch als Staffelfinale ist das sehr, sehr nett. Also hat gut funktioniert, auch einen dann sehr, sehr neugierig zu machen auf ja, die nächste Folge. Ja, es ist halt nur die Waterfrau und die Gemma da sind halt in dieser Folge nicht sehr interessant. Nein, das ist nicht sehr spannend. So, aber jetzt haben wir über diese ganzen roten Fäden und so gesprochen. Jetzt müssen wir mal noch ein bisschen einige wenige Episoden rauspicken, die so ein bisschen mehr so klassisch Trek sind, im Sinne von sehr abgeschlossene Stories. Da würde ich gerne kurz zumindest auf die Folge 6 Melora eingehen. Mhm. Melora heißt so nach der sozusagen zentralen Figur in dieser Folge, nämlich eine neue Wissenschaftsoffizierin, die an Bord kommt, namens Melora, und die die kommt von einem Planeten mit sehr viel geringer Gravitation als generell auf den, wo man ja auch sehen muss, offensichtlich sind sonst alle dieselbe Gravitation gewöhnt, nur sie nicht. Also Cardassianer und Bajoraner und Terraner und alle kommen sie gut klar mit dieser einen Gravitation, die offensichtlich wie die auf der Erde ist. Aber sie eben nicht. Ja, es gibt noch ein paar andere, so Boleaner zum Beispiel, diese blauen Aliens. Ja, ja, aber ich glaube, sind doch auch einfach in der Sternenflotte. Ja, nee, aber ich glaube, die haben halt auch ein paar Issues. Also es gibt immer wieder ein paar Charaktere, die ein paar Issues haben damit. Ich weiß, es wird immer aber nicht so extrem. Aber ich meine, Romulaner, Vulkanier, die sind ja alle, gerade Klingonen, ich meine, existieren alle irgendwie in derselben Gravitation. Gut, bei ihr ist es jedenfalls so, dass ihr Volk eben mit einer niedrigeren Gravitation lebt und sie deswegen halt große Probleme hat, sich fortzubewegen, und es ist also einfach für ihre Muskeln sehr anstrengend, und sie ist also in dem Sinne, hat sie eine Behinderung, wenn sie sich in der Welt der sozusagen terranischen Gravitation bewegt, und muss so Schienen tragen und geht an Krücken. Und es war wohl so, dass sie eigentlich überlegt hatten, eine solche Figur, die eben diese Gravitationsprobleme hat, dauerhaft einzuführen als Wissenschaftsoffizierin. Aber es war einfach die Überlegung, dass sie zu zeigen, wenn sie sozusagen sich in gravitationsfreien Räumen bewegt, also so wie bei ihr, wie man es in der Folge sieht, in ihrem Quartier, wo sie halt dann quasi so durch die Luft schwebt, es war ihnen zu teuer, das sozusagen regelmäßig zu machen. Und deswegen haben sie sich dann dagegen entschieden, das als dauerhaft als eine der Ensemblefiguren zu machen, und haben stattdessen Dex eingeführt. Also sozusagen, das war so eine Vorab-Überlegung, und sie wollten aber dann auf jeden Fall eine solche Folge machen mit der Figur, und zwar auch, weil einer der Autoren, der auch an der Episode maßgeblich beteiligt war, selber im Rollstuhl sitzt. Und das für ihn sehr, also er wollte sehr, sehr gerne das Thema Behinderung in irgendeiner Weise thematisieren, und für ihn war das auch eine Antwort auf eine Folge aus The Next Generation namens Ethics, in der sich Worf am Rückgrat verletzt und wohl zeitweise gelähmt ist, und dann sich selber irgendwie als wertlos ansieht und sich umbringen will und was weiß ich. Und er fand es, ihm hat diese Folge wohl sehr zugesetzt und er war nicht damit einverstanden, wie da Behinderung sozusagen thematisiert wurde und wollte eine Figur schaffen, die sich eben so akzeptiert, wie sie ist und die sich nicht verändern will. Und darum geht's ja auch letzten Endes. Ja. Und das merkt man. Und das ist, und das zeigt auch, wie unglaublich wichtig das ist, dass man halt Leute hat, die halt selber diese Hintergründe haben und Erfahrungen haben und die diese Geschichten erzählen lässt und halt nicht einfach irgendwelche Leute von außen ankommen lässt und halt sagen lässt, das ist doch bestimmt ganz schlimm, wenn man nicht laufen kann. Ja, genau. Lass uns mal eine Folge darüber machen. Oder ach, das ist doch, Depressionen sind doch schlimm. Lass uns mal eine Folge darüber machen, wie Belana traurig ist. Genau. Und das ist halt, wenn Leute von außen kommen und halt einfach anfangen, darüber zu erzählen, weil sie denken, oh, das ist doch interessant, dann wird es halt nicht so gut. Und ich finde es halt richtig, richtig gut, wie in dieser Folge von Anfang an der Ton dafür gelegt wird. Ja. Ne? Weil sie kommt die halt rein und sich nicht helfen lassen. Ja, und sie kackt erst alle an, weil die halt so natürlich, und sie wollen nur helfen, aber sie halt unbeholfen. Ja, aber sie kommen halt sofort an und wollen ihr halt irgendwie und denken halt irgendwie, sie müssten ihr durch den Tag helfen. Und sie will halt einfach nur angesehen werden wie eine Person, die vollwertig ist. Und klar, manchmal identifiziert sie dann halt auch Sachen, die einfach nur ganz normale Nettigkeiten sind, Mitleid und wehrt sich dann dagegen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das halt sehr wichtig, dass man halt dass man halt ganz klar zeigt und auch unmissverständlich zeigt, dieses, ach, ich will mal so nett sein und dir helfen, weil du hast es ja so schwer. Das ist halt, dass man den Menschen damit keinen Gefallen tut, ne? Dass man sie damit nur als schwächlich darstellt und als jemand, der deiner Hilfe bedürftig ist. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass sie halt direkt von Anfang an klar macht, nein, ich will euer Mitleid nicht und ihr müsst mir auch nicht helfen die ganze Zeit. Ihr müsst halt ein paar Sachen natürlich machen, damit ich hier überhaupt mich bewegen kann. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr mich den ganzen Tag lang begleiten müsst und und dass ich nichts alleine machen kann. Genau, und dass ich nichts alleine machen kann. Und was ich sehr toll, also clever fand, so ein bisschen dieser Twist, um das Thema Behinderung zu behandeln, dass bei ihr es ja ganz klar ist, es ist in dem Sinne keine Behinderung, sondern nicht sie ist das Problem, sondern die Umstände sind das Problem. Genau. Also sie kann ja, wenn sie sich dann in ihrem Quartier irgendwie die Gravitation ausschalten kann, geht's ihr wunderbar, sie kann sich wunderbar bewegen. Das ist natürlich klar, das ist so ein Sonderfall, weil irgendwie Alien und Science Fiction, aber trotz allem ist es ja so ein bisschen schon auch dieses, schafft halt die richtigen Bedingungen und dann wiegt das auch nicht schwer, dann sind die Menschen nicht durch ihre Umgebung behindert. Ja, genau. Also auch wie sie sich halt, was ich auch ein bisschen witzig fand, war, als sie, als Bashir dann irgendwie mit ihr durch die Station läuft und als er dann dadurch, dass er halt diese Vorbereitungen auch getroffen hat, wie er ihr dann hier diesen Stuhl zusammenbaut und so weiter, dass er dadurch dann halt auch erst merkt, wie behindertenfeindlich Terragnoa ist, dass er halt merkt, dass alles Stufen hat überall. Stufen und irgendwie hier so Schwellen, ne, und überall muss man irgendwie dann Rampen bauen und so. Ja, das ist eigentlich echt, im Prinzip geht es um Barrierefreiheit in der Folge. Ja, und das ist halt sowas. Tatsächlich war wohl, so kann das halt nur dargestellt werden, wenn es halt Leute machen, die Ahnung davon haben. Ne? Absolut, und wenn du halt absolut. Leute machst. Leute, die wissen, wo überall irgendwie blöde Bordsteinkanten sind und wie das irgendwie nicht bedacht wird im Alltag. Ja. Ja. Ja, doch, das ist wirklich, das fand ich sehr interessant, das dazu zu lesen. Davon abgesehen wollten sie wohl auch Zero Gravity Sex mit Bashir machen. Okay. Ja, das stand so in der Memory Alpha. Das war wohl eine der Sachen, wo sie sagten, oh super, dann können wir Zero Gravity Sex machen. Ja, toll. Die ganzen schönen Sachen werden nie gemacht. Kein Zero Gravity Sex mit Bashir, keine westentragenden Leute auf Voyager. Mhm. Alles, was toll ist, wird immer Nein gesagt. Toll. Nee, das, so ein bisschen ist ja halt da. Ja, aber es ist halt nur in einer Folge. Es gibt ja auch nur in einer Folge gibt es ja dieses Racquetball-Match. Und sie haben dann diesen Sport nie wieder eingeführt, weil es zu teuer war, das Set umzubauen in dieses Racquetball-Arena. Ja, stattdessen reden sie dann immer darüber. Ja, wir haben wieder Racquetball gespielt. Ja, lass uns wieder Racquetball spielen. Wir spielen das ganz oft, versprochen. Das ist eh sehr lustig, wenn man mal sozusagen nachliest, was für Entscheidungen eben getroffen wurden aus so finanziellen Gründen. Was ich ganz absurd finde, zum Thema Entscheidungen, die halt irgendwie aus anderen Gründen getroffen werden, ist, dass sie haben ja irgendwann entschieden, sie haben ja, ne, sie hatten ja vorher überlegt, machen wir so einen Charakter wie Melora anstelle von Dex, und dann haben sie sich schließlich auf Dex geeinigt und halt gesagt, ja, wir machen einen Trill. Aber die Trills, wie sie bisher vorgekommen waren, nur in einer Folge in Next Generation, hatten vollkommen anderes Make-up. Ne, die hatten halt so komische, so ein komisches Dreieck auf dem Kopf, so ein komisches Stirndreieck. Und dann haben sie ihr halt dieses Make-up verpasst und so haben sie ganz lange daran rumgearbeitet, um das nicht zu schwulstig aussehen zu lassen. Und dann waren halt die Executives trotzdem so von wegen, nein, das kann doch nicht sein. Wir haben extra so eine schöne Frau gecastet und dann macht sie hässlich, weil sie halt dieses Dreieck nicht wollten auf dem Kopf, ne? Weil sie halt nicht wollten, dass sie dann halt zu alienhaft aussieht. Und dann haben sie sich ein komplett neues Make-up für Trills ausgedacht und dann halt diese Spots gemalt. Und jetzt passt es halt alles gar nicht mehr zusammen, weil stimmt, es gibt diesen Trill, mit dem genau. Bobby Crusher was hat und ja, der Host in Riker ist kurzfristig. Und das ist sehr schlecht. Also ach, sowieso, es ist so Riker. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Und da werden die Trill halt eingeführt. Da ist auch dieses ganze Symbionten-Ding so ein bisschen anders. Da wirkt es halt so, als hätte der Wirt nichts zu sagen, als wäre der Symbiont der Trill. Aber halt auch einfach, dass sie komplett anderes Make-up hatten und dann halt, dann haben die halt gesagt, nein, das geht nicht, wir haben extra diese schöne Frau gecastet und jetzt macht ihr so ein komischer Stirnschwulst, das wollen wir nicht. Dann haben sie ihr halt attraktive Fleckchen gemalt und so hat sich das verändert mit den Trill. Das finde ich total absurd. Das ist halt solche Entscheidungen halt so tiefgreifend und halt auch eigentlich in den Kanon, ne? Dann von, ja. weil du hast diese Aliens mit diesem Aussehen established und dann wirfst du das halt einfach um. Aber ich meine, damit hat Star Trek ja eigentlich sehr wenige Probleme. Ich freue mich schon jetzt sehr auf eine spätere Folge, die das Thema Klingonen nochmal aufgreift und wie die Klingonen in der Vergangenheit aussahen. Aber davon wollen wir jetzt noch nicht reden. Aber ganz kurz, die war eigentlich auch nicht so spannend, Folge 9, Second Sight, die ist eher so ein bisschen, wo irgendwie Sisko wieder romantische Gefühle entwickelt für eine Mystery Woman, die, wie sich dann rausstellt, so eine Art telepathische Projektion ist von einer unglücklich Verheirateten. Und das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Was ich ganz interessant fand daran war, das war wohl einfach ein Versuch, dass man Sisko noch mal ein bisschen menschlicher macht. Ich finde, das gelingt auch durchaus. Ja, ich mag auch, dass er halt tatsächlich dann, also die Folge an sich finde ich auch nicht interessant. Ich mag ein bisschen diesen einen furchtbar nervigen Typen, mit dem die Frau verheiratet ist. Aber der ist so ein, ja, ich so mag ein es, richtiger... Ich mag es, wie alle den furchtbar so finden. So ein richtiger weißer alter Mann. Ja, eben. Und ich finde das so unglaublich witzig. Und der weiß es auch noch. Er, ist ein richtiger, er ist so ein Besserwisser, der irgendwie alles dominiert und sich super toll findet und alle Gespräche dominiert und dann sogar noch sagt, ja, es verlieben sich immer Frauen in mich, weil ich bin so berühmt und so toll, aber wenn sie dann eine Weile mit mir zusammen sind, dann stellen sie halt auch fest, dass es eigentlich nur um mich geht die ganze Zeit und dann sind sie auch schnell nicht mehr so verliebt in mich. Ich kann es schon auch ein bisschen verstehen. So sagt er es jetzt nicht direkt, aber im Prinzip ist das, was wie es so rüberkommt und dann ist es ja auch, dass er sich quasi am Ende opfert, um quasi auch noch selbst seinen Tod nochmal so komplett zu vereinnahmen und es ist quasi, damit tut er sich dann auch nochmal selber so ein Denkmal setzen, ja. Was ganz interessant ist, der ist ja so ein Terraform-Wissenschaftler und das, dieses Terraform-Device irgendwie, also dieses, was er entwickelt hat oder was da beschrieben wird, soll wohl auch eine Referenz sein zum Genesis-Device aus Star Trek 2, der Zorn des Khan. Das fand ich ganz, ganz lustig. Also natürlich in Star Trek 2 funktioniert es ja nicht, aber er hat es dann offensichtlich so im weiterentwickelt und perfektioniert. Und ich finde es ganz witzig. Also ich fand die Folge an sich jetzt auch nicht so stark und das, was da passiert, fand ich nicht so stark. Ich mochte halt, dass dieser Typ so unglaublich anstrengend war und dass alle darauf reagiert haben. Und das fand ich halt so schön, dass sie dann alle da in diesem Raum stehen mit ihm und sind so und lächeln so ein bisschen und versuchen halt so höflich zu sein, aber haben halt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den. Und dann fand ich halt, wie gesagt, diese persönliche Ebene von Cisco ganz nett, dass er halt dann auch irritiert und aufgebracht ist davon, dass was da mit dieser Frau los ist und dass sie dann halt da plötzlich sitzt ihm, also die Frau, die er kennengelernt hat als mysteriöse Fremde, dann halt plötzlich da als die Frau von diesem nervigen Typen sitzt und so tut, als würde sie ihn nicht kennen und dann ist er auch irritiert und muss sich erstmal mit Dex besprechen und das finde ich halt so unglaublich schön, dass er dann halt dann auch Hilfe sucht bei Dex, weil sonst er auch immer in dieser starken Rolle ist, ne, wo er derjenige ist, der die Entscheidungen trifft und er sich dann halt erstmal mit ihr kurz schließen muss und sagen muss, hey, was ist denn da los? Und das ist total weird. Ja, wie gesagt, ich finde, das funktioniert auch sehr gut, dass sie halt wollten, dass man irgendwie nochmal stärker so mit mit Cisco. Nein, die Sache ist die, ich wollte gerade noch was, noch was dazu sagen zu dem Kontrast, also mit, dass man mit Cisco halt auch mehr so fühlt, weil eben die Autoren das Gefühl hatten, sie müssen irgendwie ihn noch so ein bisschen menschlicher machen, weil sie halt gleichzeitig ihn jetzt auch so stärker noch, sie haben da sozusagen so einen Kontrast aufgemacht, dass Picard sollte eben der Explorer sein, der Entdecker, und Cisco ist der Bilder, der Erbauer, der eben der vor Ort bleibt und der Dinge sozusagen zu Ende führt und aufbaut und so. Und da hat er natürlich auch so ein bisschen, wirkt er dann so ein bisschen hart und technisch oder immer sehr politisch, und ja, dann wollte man ihm halt irgendwie nochmal mehr so eine menschliche, weiche Seite geben. Stärker. Ja. Das fand ich unter dem Gesichtspunkt eigentlich ganz, ganz spannend. Aber. Ja, aber sonst gibt die Folgen nicht so viel her. Nee. Vielleicht können wir mal über die Folge 14 reden. Whispers. Oh Gott, die ist so gut. Also die ist nämlich super. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, aber auch eine von denen, die sozusagen nicht direkt mit irgendwas in Zusammenhang steht, sondern so eine ganz klassische Trek-Folge ist. Es ist eine von zwei Folgen in der Staffel 2, die dieses eines sozusagen klassisches Star Trek-Erzählprinzip, was man in Voyager auch so oft hatte, dieses, wo alle sich anders verhalten als sonst. Und man weiß nicht, warum. Ja, man fängt halt direkt in den ersten zwei Minuten an. Paralleluniversum. Ja, genau. Sie haben Space-Lugs im Kopf. Sie sind durch Doppelgänger ausgetauscht. Ja. Sie sind Hologramme. Und man geht alle Möglichkeiten im Kopf durch, warum sie jetzt alle so verdammt merkwürdig sind. Und ich finde es so großartig. Es gibt dann halt später dann auch diese Szene, wo O'Brien, der eine, der sich halt nicht merkwürdig verhält, und also die Person aus dessen Perspektive diese Folge passiert, wo er dann nachts auf der Couch sitzt und den Computer bittet, alle diese Möglichkeiten durchzugehen. Ja, so. Ja, genau, das ist so großartig. Im Moment ist es so Meta, weil es wirklich so, oh ja, es ist Star Trek und alle sind irgendwie merkwürdig. Jetzt ist die Frage, ist es ein Virus? Schlafen sie alle? Ist es eine Halluzination? Sind sie auf dem Holodeck? Das ist so lustig. Ja, weil er dann halt wirklich systematisch da durchgeht und halt diese ganzen Möglichkeiten, die man sich natürlich innerhalb von zwei Minuten der Folge anfängt zu überlegen, dann systematisch ausschließt und halt genau das nimmt, was halt immer passiert in Star Trek. Ja. Das Lustige ist, ich finde, obwohl das so klischeehaft ist und so oft passiert in Star Trek, funktionieren die fast immer. Und es macht immer Spaß, weil es immer zu einem Zeitpunkt ist, wo man sich irgendwie schon total eine Bindung aufgebaut hat zu dem ganzen Ensemble, zu den verschiedenen Crewmitgliedern, und dann ist auf einmal alles so ein bisschen anders und alle dürfen mal so ein bisschen aus ihrer Rolle raustreten. In dem Fall ist es halt eigentlich, O'Brien kommt auf die Station zurück und alle verhalten sich ihm gegenüber irgendwie merkwürdig. Es werden ihm Informationen werden ihm vorenthalten, und Keiko ist super abweisend. Er wird vor allen Dingen systematisch halt aus allen Systemen ausgeschlossen, die sonst unter seiner Verantwortung liegen. Und ich mochte besonders gern, dass Keiko auch mal die Möglichkeit hatte, mal nicht nur einfach so die gutherzige, intelligente, sozusagen wissbegierige Frau zu sein, sondern dass sie irgendwie auf einmal so total kalt ist und sie wirkt auch super, super abweisend und als wäre ihr halt wirklich egal oder eher schon so ein bisschen unangenehm, ja, es ist wirklich nicht so ganz, als hätte sie Angst vor mir, aber so, als wäre seine Gegenwart ihr einfach wirklich unangenehm. Und man versteht halt wirklich, und das mochte ich, ich habe da lange im Dunkeln getappt, weil ich habe die Folge vielleicht noch nie vorher gesehen, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Auf jeden Fall war der Twist für mich dann total überraschend, warum sozusagen alle, aber auch wirklich alle, bis hin zu Jake, sozusagen sich gegen O'Brien verschwören. Ja, was mit Jake haben. War ja tatsächlich so gut, weil er am Anfang ganz normal wirkte und dann plötzlich nicht mehr. Und dann denken sie so, wurde der jetzt plötzlich ausgetauscht? Wurde er plötzlich umgedreht? Ja, ist es großartig. Und dann stellt sich raus, der O'Brien, den wir die ganze Zeit gesehen haben, ist ein... Sie sagen nicht, er ist kein Android. Und sie sagen auch nicht Klon, sie sagen explizit Replikant. Mit Absicht, also Replikant, weil sie wollten nicht diesen Androidenweg gehen, weil das so Richtung Data ist. Ja. Klon fanden sie auch nicht passend, sondern weil es sollte eben nicht so sein, dass sie irgendwie von O'Brien Zellen gestohlen haben, sondern dass sie ihn kopiert haben im Sinne von, sie haben versucht, ihn nachzumachen. Und sie wollten tatsächlich wohl auch dieses Replikant benutzen als sozusagen Hommage an Blade Runner. Und es hat sich rausgestellt, es war aus der für einen Attentat oder so sollte dieser Replikante eingeschleust werden, der wie O'Brien aussieht. O'Brien war gefangen und das ist halt so toll und tragisch gleichzeitig, dass dieser Replikant so gut gemacht war, dass er sich selber für O'Brien hielt. Ja. Und dass er im Prinzip wahrscheinlich dann irgendwann hätte aktiviert werden sollen oder so, aber dass er zu diesem Zeitpunkt einfach, und das ist, ich finde wirklich das toll, dass es dann so eine tragische Dimension hat, dass man die ganze Zeit denkt, oh nein, das ist doch irgendwie O'Brien, wir fühlen mit ihm und am Ende ist es zwar gar nicht O'Brien, aber trotzdem denkt man noch, dieser arme Replikant. Und dann ist es ja auch so, dass er quasi erschossen wird und stirbt und sagt Keiko, dass ich sie liebe. Und es ist halt einfach, ja, ich finde das toll. Das ist eine unheimlich starke Folge. Ja, sowieso. Also ich finde die O'Brien-Folgen, es gibt sehr viele O'Brien-Folgen in dieser Staffel und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit Absicht. Es war wohl so, dass sie gemerkt haben, dass O'Brien eine wahnsinnig beliebte Figur ist und es wurde dann dezidiert so eine, es gibt diese O'Brien must suffer, O'Brien muss leiden Folgen, weil klar ist, das Publikum fühlt so mit ihm. Ja, weil sie ihn halt so lange kennen. Ja. Ne? Weil er halt aus Next Generation rüberkommt und dann halt auch wieder so ein Link ist zu dem bereits bekannten Universum und dann liebst du die Figur natürlich. Und das ist und dann er kommt sehr oft vor und er ist auch einfach durchgehend unglaublich gut. Also ja, es sind Spaß. Nicht unbedingt alle Folgen mit ihm immer unglaublich gut, aber er ist immer gut und seine Beziehungen zu den anderen Charakteren sind auch immer gut. Also seine Hassbeziehungen, Hassliebe, was auch immer da mit dem abgeht, zwischen ihm und Bashir ist so wunderschön irgendwie, auch wenn das ist die Folge. Aber sie raufen sich ja zusammen. Armageddon Game. Ja. Und die Folge ist so ein bisschen egal. Ja, aber es ist einfach nur schön, weil die beiden miteinander Zeit verbringen müssen und man halt auch die Abneigung, die zwischen den beiden besteht, beziehungsweise dass O'Brien Bashir nicht mag, schon so gut established wurde, dass es dann so einen schönen Moment gibt, dass die beiden sich zusammenraufen müssen und zusammenarbeiten müssen und er halt darüber hinweggekommen muss, dass Bashirin einfach zu viel redet, zu viel prahlt und zu selbstverliebt ist und das ist einfach schön, dass sie dann miteinander ins Reine kommen müssen, dass er dann vor allen Dingen auch Bashir anvertrauen muss, da irgendwas zu reparieren, während er er so an so einem komischen Virus waffenfähigen Bio-Virus genau ja, leidet. Und das ist natürlich etwas, was er überhaupt nicht möchte, weil er möchte nicht, dass Bashir seine Sachen anfasst, aber er muss halt. Und ja, das macht ja, das die schön. Folge ist auch quasi, die ist an sich nicht so spannend, aber sie ist dazu da, um diese Beziehung zu etablieren, die halt noch über die nächsten quasi sämtliche Staffeln ist, diese Beziehung wird die immer wichtiger und es kommen noch so viele gute Folgen mit den beiden, wofür das sozusagen wie so die Grundbausteine sind. Das ist von daher ist die Folge dann doch ganz gut. Was ich mochte, war, dass tatsächlich also sie auf der Station kurz glauben, dass die beiden tot sind und sozusagen, wie sie darauf reagieren müssen. Das fand ich irgendwie halt einfach ganz spannend, weil das so eine Situation ist, wo sie kurz dann mal so eine tragische Dimension aufmachen, auch wenn das natürlich am Ende alles nicht stimmt. Ja, und dann gibt es noch ganz am Ende ja Tribunal, wo O'Brien wieder leiden muss wo er in kardasianische Gefangenschaft gerät und angeklagt wird. Und da muss man sagen, das ist richtig kafkaesk. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es ist halt so der Prozess mäßig, dass sich rausstellt, wenn ein Cardassier angeklagt ist, bedeutet das, dass eigentlich schon alle davon überzeugt sind, dass du schuldig bist und dass... Es ist halt ein reiner Schauprozess. Es ist ja im Prinzip gar kein Prozess mehr. Das kardasianische Rechtssystem bedeutet ja, du bist schon schuldig erklärt und quasi mit Beweisen und allem, bevor der Prozess losgegangen ist. Also es ist... ich finde, das ist gar nicht so unspannend, auch wenn dann so die Auflösung und so, ja, naja. Das ist halt teilweise, natürlich, ich meine, ich finde das grundsätzlich auch gar nicht schlecht. Ich finde, teilweise übertreiben sie halt so ein bisschen also sie ziehen es so ein bisschen ins Lächerliche mit dem, du bist schon längst verurteilt. Und dann machen sie, und dann ist er gleich. Und mit diesem Anwalt, den er dann hat. Ja, oh Gott, der ist großartig. Ja. Und das macht es halt, ich weiß nicht, ich finde, es funktioniert noch, aber gleichzeitig ist es ein bisschen absurd, dass du halt diese unglaublich ernste Situation hast, in der O'Brien ist, wo er auch sehr emotional wird und auch sehr überzeugend emotional. Und dann gleichzeitig machst du halt, also es ist halt einfach dieses komplett absurde Prozess, der total ins Lächerliche gezogen wird mit, ja, ach, sie sind ja eh schon alle schuldig und das ist doch klar. Mhm. Und alle wissen das und dann werden da immer so eine Situationskomik entsteht dann dadurch und gleichzeitig ist es halt, dieser Mann kämpft um sein Leben und es ist ja. Ich finde, es funktioniert irgendwie auf eine seltsame Art und Weise, aber es ist auch ein bisschen, es balanciert halt auf dieser Grenze. Und das, ja. Ja, was ich daran mochte, war, dass man mal ein bisschen mehr über die kardasianische Heimatwelt erfährt und wie da sozusagen das ja wirklich so eine dystopische, ich weiß nicht, ja, es ist wie gesagt ja so eine Art Militärdiktatur, aber gleichzeitig auch, dass immer alles so übertragen wird und sie, weiß nicht, man sieht dann mal kurz so eine Außenansicht, wo so ein Monitor hängt und dann werden da irgendwie so edukative Regeln so verkündet. Ich weiß nicht. Das Ganze wirkt wie so eine ganz dystopische, super autoritäre Welt, wo eben alle so ein bisschen. Das erinnert halt an 1984, ja, genau. Oder so, wo halt irgendwie immer überall Monitore hängen, die dir erzählen, wie du dich zu verhalten hast und eben dann auch, wo alle diesen Schauprozess sehen sollen, damit sie irgendwie lernen, was das richtige Verhalten ist und wie toll das kardasianische Rechtswesen ist und so. Und dass quasi sie auch immer sagen, aber jetzt müssen sie sich doch mal so und so verhalten, weil so, sonst lernen doch unsere Kinder nichts, ja. Und sie müssen doch jetzt hier mal eine Reue zeigen, weil das ist doch irgendwie, was ein guter Verurteilter macht und so. Das finde ich irgendwie, dieses Narrativ, das sie da aufmachen, was die kardasianische Gesellschaft angeht, es gibt noch eine andere Stelle in der anderen Folge, wo es mal so um kardasianische Literatur geht, irgendwie durch die sich Bashir so durchquält. Ich glaube, die ist erst in der Die ist in The Wire. Ja, das kann gut sein. Und wo sich halt rausstellt, dass irgendwie kardasianische Hochliteratur permanent nur daraus besteht, irgendwie, wie Kardasianer irgendwie auf den rechten Pfad gehen und irgendwie von vorne bis hinten großartig sind. Ja, es ging um hier Crime Novels. Und dann ging's halt darum, dass er die ganzen kardassianischen Verbrechensromane nicht mag und die kardassianischen Detektivromane, weil die Schuldigen immer sofort weil es halt immer sofort feststeht. Und es geht immer um die Glorifizierung kardassianischer Werte, irgendwie Familie und Pflicht und der Staat und Ja, das ist immer ganz wichtig, ganz, ganz witzig. Also zwischen Garak und Bashir hat man halt selbstlose Unterwerfung unter dem Staat und so was. Hat man diese kleinen Einblicke darüber, wie diese Gesellschaft funktioniert. Aber in Tribunal hat man das erste Mal halt, ist man wirklich vor Ort und sieht es halt vor sich. Was ich so ein bisschen lustig fand, wo man wieder das Gefühl hat, das ist vielleicht jetzt auch so eine Budgetfrage, dass das eigentlich, also das soll so voll der riesige Schauprozess sein, der irgendwie auf ganz Cardassia übertragen wird. Und das Ganze sieht aus wie so ein dunkles Kabuff. Und man kriegt dieses Gefühl davon, dass das irgendwie ein mediales Event ist. Das kriegt man halt einfach nicht, weil es überhaupt nicht so aussieht wie irgendwas, was wir uns als mediales Event vorstellen. Aber dann wiederum mögen die Kardassianer, ist ja karg und dunkel. Ja, genau. Das ist dann ausreichende Erklärung. Aber das Ganze sieht irgendwie so, man erkennt gar nicht, wo ist der Raum zu Ende, es ist einfach total düster. Es sieht halt da so sitzen ein bisschen immer so drei der, Zuschauer oder sowas. Ja, es sieht ein bisschen aus wie der Nebenraum im Gerichtssaal. Ja, das funktioniert nur so mäßig. Ja. So, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir müssen jetzt noch über Mirror Universe reden. Yes, bitte, ich liebe es. Crossover heißt die Folge und es ist die Folge 23 und in der Folge kommen Kira und Bashir in eben jenes Spiegeluniversum, was ich halt auch wieder unglaublich gut finde. Sie kommen in eben jenes Spiegeluniversum, was im TOS, also in der originalen Star Trek Serie von Kirk und wer ist mit ihm? War es nur Kirk? Auf jeden Fall. Kirk? Sagst du Kirk? Ja. Kirk? Ist es nicht mehr so Kirk? Ja, also von ihm halt entdeckt wurde und sich eben auch durch sein Verhalten und durch diesen Mindmeld mit Spock radikal verändert hat. Und das finde ich großartig. Also ich finde es großartig, dass sie halt dieses originale Spieluniversum einfach nochmal aufgreifen, dass sie halt so weit zurückgehen. Mhm. Und das ist das, was Deep Space Nine immer und immer und immer wieder macht. Und es ist wirklich, wirklich schön. Sie gehen halt immer wieder dahin zurück. Zum Beispiel auch die Folge Blood Oath. Das wollte ich auch sagen. Genau, die drei Klingonen sind aus der Original Series. Das ist genau. So irre. Dass sie halt immer wieder zurückgehen und sagen, hey, wir nehmen uns diese Leute vor und wir greifen wieder zurück in irgendwas, was irgendwo passiert ist und greifen das wieder auf, weil da ist noch mehr. Mhm. Und das finde ich unglaublich schön. Und das machen sie halt hier wieder, weil sie haben halt diese, es gab ja mehrmals auch in Next Generation gab es Paralleluniversen, aber es war immer was anderes. Mhm. Es war nie wieder das exakt selbe. Nee, das war dann irgendwie eine andere Dimension oder sowas, oder? Ja, ne, sie hatten mal einmal eins, das sich daraus ergeben hat. Ja, das mit der bösen Tascha, ja. Genau, das mit der bösen Tascha, ja. Weshalb es eine halb romulanische, Tascha Ja-Version gibt im Prime-Universum. Aber naja. Aber da gehen sie halt wirklich einfach wieder an die Anfänge zurück und sagen halt, ja gut, Kirk hat halt diesen Mindmeld gemacht mit Spock in dieser originalen Spiegeluniversum, mit dem bösen Spock, der ein Ziegenbärtchen trägt und deswegen böse ist. Und Spock. Der alternative Spock war daraufhin so geläutert von dieser Vorstellung, dass es eben ein nicht-faschistisches Universum gibt, dass er dieses mächtige Erden- und Vulkanier-Bündnis, was existiert hat, dieses terranische Empire, komplett umstrukturiert hat, Reformen aufgestellt hat, weil sie halt vorher wirklich ganz knallhart waren und alle anderen Völker unterdrückt haben. Er baut Reformen auf und will halt das ganze Empire läutern, aber er macht es viel zu spät. Also bis zu dem Zeitpunkt ist halt schon böses Blut überall und die und sobald sie ihren eisernen Griff lockern, bäumen sich halt die anderen auf und es schließt sich halt so ein klingonisch-kardassianisches Bündnis. Und bajoranisch. Ja, die Bajoraner fallen dann auch mit da drunter, aber in erster Linie sind es halt die Klingonen und die Kardassianer und ja, dann diverse kleine Völker, die sich halt alle auflehnen. Und die, das Terran Empire stürzen. Ja, und jetzt landen wir also in diesem Universum, in dem die Terraner alle quasi nur Arbeitssklaven sind. Mhm. Und da wird dann Begir auch sofort hingesteckt zu den Arbeitssklaven. Und ja, wir befinden uns also wieder auf Terroknor quasi. Und die Station ist unter der Herrschaft von der Spiegeluniversums Kira Nerys, die sozusagen die sexy böse Kira ist. Was auch ein unglaublich häufig vorkommendes Klischee ist. Ich musste sofort an Willow, an Evil Willow aus Buffy denken, wo es auch quasi eine so eine Art alternative Zeitlinie gibt, ja, wo eben ja Willow ein böser Vampir ist. Und es ist halt dieses Klischee, dass die bösen Versionen, es ist halt sehr, sehr amerikanisch. Die bösen Versionen sind halt immer die sexuell Befreiten. Ja, die sehr sexualisiert, aber auch sexuell, ja, befreit ist, trifft es gut, ja. Ungehemmt. Ja. Ja, aber ich find's halt auch ganz großartig, weil sie kommen halt in dieses andere Universum. Sie merken halt sehr schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Sie müssen in irgendein anderes Universum gekommen sein. Bashir wird halt runter in die Minen geschickt und beziehungsweise in die Verarbeitung. Und Kira, also Spiegeluniversums Kira erklärt dann Prime Universums Kira den Hintergrund ihres Universums und sagt dann auch, ja, sagt dir der Name James T. Kirk was? Ja, genau. Und Kira ist so, ne. Und es ist so schön, weil es ist natürlich, alle Zuschauer sitzen dann da mit zusammengedrückten Fäusten und sind so, ja, natürlich. Und sie ist so, ne, nie gehört. Wer soll das denn sagen? Sag mir nichts, finde ich auch uninteressant. Und das ist so schön. Also, ja, und dann erklärt halt Spiegeluniversums Kira eben diesen ganzen Hintergrund, dass es eben dasselbe Universum ist. Und es ist auch sehr schön, wie sie halt diesen Butterfly-Effekt dann da machen, ne? Es hat diese kleine Exkursion von Kirk, von Prime Kirk in dieses Spiegeluniversum hat halt dazu geführt, dass sich alles radikal geändert hat. Zum Guten. Und das ist auch wieder so was schön DS9-mäßiges. Es wendet sich nicht mehr immer alles zum Guten, ja? Ja. Es können Dinge auch negative Auswirkungen haben und. Ja, auch gute Absichten. Ja, auch gute Absichten können negative Auswirkungen haben, ja. Und, was ich dann so ein bisschen merkwürdig fand, oder was halt, das muss dann halt so sein, es sollen alle Figuren auftreten, ja, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dann ist irgendwie Sisko da vor Ort als so eine Art Kollaborateur, Freibeuter, Söldner, der irgendwie zwar Terraner ist, aber irgendwie so einen einigermaßen guten Stand hat, weil er halt so ein bisschen die Dirty Work für Kira macht und dann denke ich mir halt so, warum sollte der jetzt auch auf dieser Station sein? Also das ist halt einfach so, warum sollte der überhaupt geboren sein? Also das ist, wenn so viel, eben Butterfly-Effekt, warum sollte es all diese Personen an diesem Ort geben? Das ist nur für uns Zuschauer, weil wir die jetzt alle sehen wollen. Und weil sie vorkommen müssen. Weil sie vorkommen, ja, weil sie vertraglich versichert haben, dass sie so und so viel Screentime haben oder so, I don't know. Aber das ist einfach nur, ich finde, das ist halt das, was die Folge so ein bisschen, Ja, das ist nett und das macht Spaß, weil irgendwie man sieht, wie irgendwie Nana Visitor, die Schauspielerin von Kira, total viel Spaß hat, irgendwie jetzt hier diese... Sie hat so viel Spaß. Diese böse, dekadente Kira zu sein, die alle rumkommandiert und... Und natürlich und, Leder trägt, wie alle bösen... Wie alle bösen Frauen. Ja. In den 90ern. In den 90ern zumindest, ja. Du hast recht, das ist sehr 90er. Das ist, ja... Sehr von Buffy, jetzt teile ich nicht so weit weg. Ja. Ja, und dann, keine Ahnung. Das ist so ein, aber es ist so ein bisschen, dass es erzählerisch jetzt nur so mäßig funktioniert. Aber ja, es ist halt eine Frage von Suspension of Disbelief, ne? Man muss halt auf diese Folgen wirklich eingehen mit dem, ja, es ist okay. Und natürlich ich akzeptiere das alles, ja. Man darf das nicht weiter hinterfragen. Ich finde es schön, weil Quark ist da ja, stellt sich raus, wirklich einer von den Guten, der versucht, den armen Terranern zu helfen und dafür exekutiert wird. Ja. Genauso Odo, der dann irgendwie der Handlanger der Bösen ist, der die Terraner irgendwie überwacht und dann getötet wird. Es ist auch, das ist irgendwie lustig, das sind relativ viele Parallelen so von dem, was man dann machen kann. Also das ist so dieses, oh, wir sind in einem Spiegeluniversum, hier ist alles konsequentlos, lass uns mal ein paar Figuren töten. Und das ist in dieser einen Buffy-Folge, wo zum ersten Mal eben auch diese böse Willow auftaucht, also diese alternative Zeitlinie auch so, dass dann irgendwie die Hälfte der Figuren getötet wird. Ja. Weil man es hat ja keine Konsequenzen. Wir tun es ja am Ende alles wieder rückgängig machen, beziehungsweise wir verlassen diesen Ort wieder. Wobei das nochmal auftreten wird. Genau. Das Spiegeluniversum. Jeweils. Also auch, auch in Buffy. Spoiler. Ich find's großartig. Ich liebe das so sehr. Ich liebe Crossover. Ich liebe diese ganzen Spiegeluniversumsfolgen, weil sie halt alle einfach mal irgendwas anderes machen können. Und ich mag es auch, wie Kira da reingeht. Dass Kira halt dann auch bestimmte Annahmen trifft über Personen, die halt nicht stimmen. Zum Beispiel wie bei Quark, dass sie halt hingeht und sofort versucht, mit ihm zu falschen, weil sie denkt, hey, der ist doch käuflich. Mhm. Und ich muss doch irgendwas finden, was er geil findet. Und der ist halt einfach ein super krasser Idealist und will halt nur Leute retten. Ja, ja. Ne? Und als sie dann versucht, irgendwas rauszufinden, was er braucht, was sie ihm beschaffen kann, sagt er nur, ja, können wir Leute irgendwie befreien und hier rausschleusen? Und sie ist davon total verwirrt. Und das finde ich halt so richtig schön, dass es halt dieses Ding ist, dass sie sich, dass sie halt immer wieder auf Leute zugeht und halt erwartet, dass sie sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, weil es sind ja die gleichen Personen, aber sie dann komplett andere Einstellungen haben. Auch Cisco, sie versucht ja die ganze Zeit Cisco zu überreden, weil sie halt ihn natürlich als natürlich in ihm das Potenzial sieht, des Prime Cisco. Was sich ja auch erfüllt dann. Ja, aber auch nur so einem gewissen Grad, ne? Also auch sehr schön fand ich, wie lange Bashir halt O'Brien bequatscht hat, der auch da in der Verarbeitung sitzt und er ist halt auch, also er ist nicht in so einer guten Position wie Cisco in diesem Universum, aber er ist schon, was diese Arbeiter angeht, hat er eine ganz gute Position, weil er halt derjenige ist, der alles reparieren kann und es wird halt auch so semi-zuverlässig eingestuft. Und dann wird er halt von Bashir die ganze Zeit bequatscht, dem erzählt, wie toll der O'Brien in seinem Universum ist. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, dass sie dann irgendwann zu diesem Punkt kommen, dann werden sie halt von Kira erwischt und sie ist halt sehr enttäuscht natürlich in O'Brien. Von der bösen Kira. Ja, von der bösen Kira. Und O'Brien erklärt sich dann und sagt sie von wegen, ja, dieser Mann hat mir gesagt, in seiner Welt gibt es auch einen O'Brien und er ist ein Chief of Operations. Kannst du dir das vorstellen? Ein Chief of Operations. Jemand, der etwas tut, der Verantwortung hat. Er hat eine Familie und so. Und ich möchte auch sowas. Ne? Und ich habe zumindest das Gefühl, es gibt etwas anderes als das, als meine Existenz, die ich jetzt habe. Und das ist halt alles durchgehend sehr, sehr schön gemacht und es wird sehr, sehr schön umgedacht von wegen, natürlich muss es diese Charaktere alle auf dieser Station geben. Ne? Also wird halt sehr gut überlegt, wie geht es diesen Charakteren unter diesen Umständen. Ja. Na, und das finde ich halt sehr schön. Und ich finde es halt auch sehr schön, dass Cisco halt einfach so komplett resigniert ist. Ne, dass ja, er ist so super zynisch. Ja, dass er eben ohne dieses ganze Sternenflotten-Ding, das ihn halt von Anfang an irgendwie in die richtigen Wege geleitet hat und ihm den Pfad gewiesen hat und so, ne, dass er ohne das halt einfach komplett verloren ist und halt einfach nur sich denkt, ja, es gibt nichts und ich meine, und gleichzeitig passt es, ne, es ist sehr oft das Gegenteil, aber es ist derselbe Pragmatismus, ne, den die haben und ja, in der nächsten Staffel gibt es, glaube ich, in der nächsten Staffel gibt es auch wieder, genau, in der nächsten Staffel gibt es auch wieder eine Spiegeluniversumsfolge und ich freue mich jetzt schon so sehr darauf. Ich liebe alles daran. Du kannst mir das auch nicht schlecht reden. Gut. Das ist großartig. So, wir sind jetzt schon zeitlich relativ weit fortgeschritten. Wir wollen euch ja auch nicht endlos hier das Ohr abkauen. Naja, eigentlich wollen wir das schon, aber alles muss seine Grenzen haben. Spiegeluniversumskira hat so einen komischen silbernen Alufolien. Ja, das ist gewöhnlich. Haarreif. Darüber möchte ich reden. Ja. vielleicht, also wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr viele der 26 Folgen besprochen oder zumindest angerissen. Eine, die wir nicht besprochen haben, zu Recht, ist die, die ich am wenigsten mochte. Das war Paradise. Ja, es ist halt auch wieder so eine Star Trek Folge, die halt auch in Next Gen hätte passieren können. Ja, aber es ist die fand ich einfach ärgerlich. Also es ist irgendwie O'Brien und Sisko crashen auf so einem Planeten, wo so Siedler vor 10 Jahren gecrashed sind und die hatten dann irgendwie keinerlei Technik mehr und sind dann zum ursprünglichen Leben zurückgekehrt und das Ganze wirkt wie so eine erzwungene Hippie-Kommune, weil wie sich dann rausstellt, hat irgendwie deren Anführerin das alles gefaked. Sie wollte irgendwie das so wollte die Menschen quasi so erforschend dahin bringen, dass sie wieder ohne Technik leben und dann sind alle irgendwie an Krankheiten gestorben und was weiß ich. Und es ist so merkwürdig, dass dann quasi Sisko als, das muss man ja mal sagen, Black American gezwungen wird, auf so einem Feld zu arbeiten und dann auch noch irgendwie zu Folterzwecken, weil er nicht einsieht, dass irgendwie der richtige Weg zu leben ist und sich da reinfügt, irgendwie in so eine komische Folterkiste gesperrt wird in der Gluthitze. Und das Ganze fühlt so merkwürdig, das wird aber überhaupt nicht thematisiert und diese Ebene wird überhaupt nicht berührt, ja, dass das ganz komische Konnotationen hat, irgendwie, wenn er da gezwungen wird, auf dem Feld zu arbeiten, ja. Und dann stellt sich am Ende eben raus, sie hat das alles so hingebogen und hat die sabotiert, dass sie eben keine Technik mehr haben. Und die ganzen Bewohner sagen nur, ja, was sie gemacht hat, war falsch. Aber wir wollen hier bleiben, weil das ist jetzt unser Leben und sie hat uns die Augen geöffnet. Und ich denke nur so, das glaube ich keinen Moment. Ja, das ist so unauthentisch. Das hatte ich auch so. Das ist wirklich, diese Folge geht nicht auf, die ist schlecht geschrieben. Und es kann ja sein, dass sie sich da mittlerweile wohlfühlen. Aber hallo, nach 10 Jahren, wenn du plötzlich den Kontakt zu deiner ganzen Familie und Freunden, natürlich gehst du dann erstmal zurück. Ja, genau. Und du könntest dir auch sagen, okay, wir wollen zwar irgendwie weiterhin unser Gemüse selber anbauen, aber vielleicht wenigstens medizinische Versorgung haben, sodass nicht alle Nase lang irgendjemand stirbt, wie es eben in der Folge gezeigt wird, weil wir nicht wissen, wie wir die Krankheiten behandeln sollen. Also das ist doch einfach, dass sie nicht irgendwie vollkommen wütend sind auf eine Frau, die 10 Jahre ihres Lebens ihnen gestohlen hat, ja, indem sie irgendwie sich den Buckel krumm geschuftet haben, und weil sie ihre Geräte... Und macht viel mehr keinen Sinn, weil es ergibt ja von Anfang an keinen Sinn, weil wenn sie in einer Welt, wenn sie eine Kolonie gründen möchte, wo die Leute ohne Technologie leben, ne, und sie fühlt das und ihr Sohn ist ja auch in diesem, Ideologie aufgezogen worden. Das kann doch nicht sein, dass in einem Weltraum voller Lebewesen sie nicht einfach Freiwillige findet, die das mit ihr machen möchten. Und stattdessen muss sie irgendwie so ein ganzes Schiff dazu zwingen. Ja, das ist doch total absurd. Wenn sie das machen möchte, dann kann sie doch einfach auf Starfleet Facebook. Kann sie doch einfach Starfleet posten. Nutopia machen. Ja, sie kann doch einfach Starfleet Facebook posten. Hey, möchte utopische, technologiefreie Gesellschaft gründen. Wer kommt mit? Und dann hätte sich das erledigt. Und sie hätte halt nicht irgendwelche Leute dann dazu zwingen müssen, die dann aus irgendeinem ganz obskuren Stockholm-Syndrom sagen, nein, wir lieben diesen Planeten jetzt und wir möchten nie wieder mit unseren Freunden und Familien, unseren Eltern reden. Ja. Ja. Ja, also diese Folge finde ich ist einfach wirklich ein richtiger Fehlschlag. Die ist die ist nicht besonders spannend. Sie macht irgendwelche komischen Konnotationen auf, die sie nicht behandeln kann. Und gleichzeitig wirkt sie unauthentisch und unrealistisch. Also das ist, finde ich, die Folge, wo die zweite Staffel daneben haut, auf jeden Fall. Was ich ganz schlimm fand, war Rivals. Ich fand die unglaublich nervig. Ich fand diesen, ist dieser Typ, der dann irgendwie so einen komischen Glücksbums. Generator, Spielautomat, ja. Der irgendwie die Neutrinos linksdrehend macht. Ja, und es ist sehr. Ich fand die ein bisschen lustig. Ich fand den Typen so furchtbar. Ich fand den so nervig. Und ich fand alles an dem nervig. Und ich fand das so furchtbar. Aber das ist doch gerade das Lustige daran, dass es so Aufstieg und Fall von so einem nervigen Typen. Weil du denkst die ganze Zeit, wow, warum hat er so viel Erfolg? Und dann wünschst du dir die ganze Zeit, dass es endlich mal wieder schief geht. Bei Aufstieg ihm. Und Fall von dem nervigen Typen. Das sind Dinge, die dich interessieren. Ja, aber wegen des Falls doch. Ich meine, ich finde einfach, man wartet die ganze Zeit darauf, dass es wieder irgendwie immer alles fehlschlägt und dann passiert es und man freut sich. Ja, aber das war ja auch schon von Anfang an so gesignpostet. Und am Ende gewinnt die Frau. Und das war, das ist schön. Ja, und das war aber auch so Space Magic, weil das war so, ja, hier ist mein Glücksbringer, aber er hat mich ins Verderben gestürzt. Das und ist jetzt aber so ein bisschen, das ist so 1001 Nacht. Ja, das ist irgendwie so. Ja, es ist halt Space Magic. Es ist halt wirklich dieser mysteriöse Fremde und. Ja, aber das ist doch super. Der mysteriöse Fremde, der das merkwürdige Artefakt hinterlässt, das alle nur in Unglück stürzt. Ich finde, das macht Spaß. Das einzig Gute in der Folge ist eben dieses Racquetball-Match zwischen O'Brien und Bashir, die sich dann steigern in komischen Rivalismus da irgendwie. Aber da ist es besonders nett, weil sieht man da nicht auch O'Brien oben ohne, also weil der oder irgendwie, ja, ich glaube, und das sind so diese kleinen Momente, wo sie eben auch wollten, dass man ihn sieht, dass er nicht irgendwie super durchtrainiert ist, sondern dass er so der normale Typ ist, der keinen super Body hat, sondern eben einfach, und sie wollten auch, dass man das so sieht, und sie wollten gleichzeitig, dass man auch sieht, dass für seine Frau das kein Unterschied, also dass für seine Frau egal ist, weil sie ihn liebt und sie sind verheiratet und sie reicht ihm dann irgendwie mal so ein Shirt oder so, ich weiß nicht genau, und es ist einfach, und sie ermutigt ihn und sagt ihm, du bist doch super so, wie du bist, und mach dich doch nicht fertig irgendwie, dass der irgendwie fitter ist als du. Und das sind so kleine Momente, also ich weiß nicht, ich fand, dass ich mochte, dass es einfach mal so ganz normales Leben auf der Station und Zeit irgendwie für die Figuren und ich finde, da sind viele nette Momente drin. Ich fand den O'Brien-Bashir-Plot auch tatsächlich gut und ganz witzig, aber ich fand halt diesen ganzen Hauptplot so nervig und blöd und vor allen Dingen, weil es halt, du weißt halt von Anfang an, was da passiert. Ja, aber ich weiß nicht, es schafft zumindest viele lustige Momente, finde ich. Naja, und ja, wie gesagt, das ist die einzige Folge, in der es jemals Racquetball gab, weil sie mussten da irgendwie ein Set umbauen zu diesem Racquetball-Court und das war ihnen dann zu teuer und dann haben sie es nicht wieder gemacht. Und deswegen spielen sie später nur noch Dart oder sowas, weil das so schön einfach aufzubauen war. Und auch ganz interessant, dass einer der Autoren, der auch theoretischer Physiker ist, Lawrence Krauss, der hat gemeint, ja, ihm ist was diese Neutrinos angeht, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass auf einmal Wahrscheinlichkeiten sozusagen anders funktionieren, dass er das irgendwie falsch recherchiert hat und nicht nochmal nachgeschaut, weil er dachte, dass Neutrinos so wie andere subatomare Partikel irgendwie verschiedene Spin-States, also sozusagen Drehmomente haben und sie haben aber irgendwie offensichtlich nur sie sind nur linksdrehend. Und damit ist die ganze Auflösung der Geschichte wissenschaftlich nicht korrekt. Science Facts, ja. Und überraschend. Was in Star Trek passiert. Aber offensichtlich bemühen sie sich normalerweise, das zumindest ein Stück weit zu recherchieren. Außer in dieser Folge, wo Janeway und Tom Paris zu Eidechsen werden. Oh mein Gott, nicht wieder die Eidechsen-Folge. Ja. Also es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. So. Ja, also wir sind eigentlich fast, wir haben eigentlich auch fast alles besprochen. Wir müssen ja auch nicht alles. Wir können jetzt nicht noch auf das Hologrammdorf eingehen, oder das Vedek-Barei und Kira es endlich tun. Wobei das ja eigentlich schön ist. Das ist ja eigentlich noch was Schönes. Ja, aber es ist Zeit. Wir müssen zum Ende kommen. Und Folge 16, Vedek-Barei und Kira tun es. Gut. Folge Und Folge 17, es gibt kardassianische Wühlmäuse. Folge 24, Vedek-Barei wird nicht Kai. Und Vedek Vin wird Kai und ist ganz, ganz furchtbar und umbridgig wie immer. Ja. Im Prinzip ist diese Folge wichtig. Ja. Für den Plot, aber die Folge ist an sich nicht so spannend irgendwie. Ja, also das Schöne nicht. Ist halt wieder hier Kiras zwischenmenschliche Geschichten, ne? Diese persönliche Beziehung zwischen Kira und Barei ist halt ganz schön und der Rest ist halt so, du weißt, es ist wichtig, dass es passiert, es legt halt so Groundwork für Dinge, die in der Zukunft passieren, es ist wichtig, dass Vin Kai wird und damit noch mehr Macht bekommt, was halt generell eher schlecht ist, weil sie halt Konflikte verursacht. Ja. Und ansonsten... Ach, ja. Lass uns doch lieber wieder über Kader. Ich will mit kardassianischen Wühlmäusen schließen. Ja, die sind schöner als, also nicht schöner, aber die sind angenehmer als Kai Vin. Ja, definitiv. So, das war eine sehr lange Folge. Ich glaube auch, es zeigt sich, dass wir einfach zu DS9 super viel reden wollen. Ich habe das Gefühl, wir reden noch ausführlicher als bei Voyager, weil einfach so viel zu erzählen gibt und die Serie so viel hergibt. Und weil es halt sehr wenig Füller gibt. Es ist halt alles irgendwie wichtig. Ja, es ist sehr vieles wichtig, ja. Es ist eben für rote Fäden, die auf die Zukunft verweisen, wichtig. Mal ist es einfach für die Beziehung der Figuren wichtig. Es ist, aber das zeigt halt auch, dass die Serie qualitativ mehr drauf hat. Ja, beziehungsweise ist es halt einfach anders gebaut. Es ist halt einfach komplett anders gebaut. Es wird halt viel mehr darauf Acht gegeben, dass man wenige Dinge entwickelt über einen längeren Zeitraum. Und das sorgt halt dafür, dass man nicht einfach sagen kann, ja gut, die Dinge besprechen wir nicht, die sind jetzt egal, weil es ist sehr wenig einfach egal. Und ich liebe daran einfach diese Geschichtlichkeit, die das Ganze bekommt. Ja. Das ist in so vielen Folgen, auch in solchen Folgen wie Blood Oath, die mit den drei Klingonen, die mit Dex irgendwie auf so einen Rachefeldzug ziehen, haben wir jetzt auch nicht näher besprochen, aber diese drei Klingonen sind aus der Original Series, gleichzeitig tauchen sie jetzt wieder auf und der eine erzählt eben, ja, die Klingonen leben heute nicht mehr so wie früher, die klingonische Gesellschaft verändert sich. Das sind lauter so Sachen, wo immer wieder darauf eingegangen wird, dass dieses ganze Universum eine Geschichte hat und sich im Fluss befindet und es gibt ein das war damals und das ist jetzt und das so sieht's sozusagen der Ausblick in die Zukunft aus und ich finde, das gibt dem so viel Tiefe und es gibt dem so viel Substanz und das empfinde ich tatsächlich, nachdem wir ja lustigerweise quasi rückwärts gehen, weil wir irgendwie in unserem letzten Podcast Voyager besprochen haben, da habe ich das nie so empfunden. Natürlich nicht, weil die sich mit immer wieder neuen einzelnen Sachen im Gamma Delta Quadranten. Nee, Moment, ich bringe ja, alle Delta Quadranten, auch. Delta Quadranten. Oh Gott, diese ganzen Quadranten. Vier. Too many. Das sind doch viel mehr Quadranten. Ich bin sicher. Das ist einfach, und das ist so schade, weil sie, glaube ich, mit Voyager einerseits eine schöne Idee hatten, aber andererseits verlassen sie damit all das, was sie aufgebaut haben und nutzen es nicht. Ja. Und nicht mal das, was sie mit rübergenommen haben in den Delta Quadranten, nutzen sie irgendwie. Ja. Und das ist einfach schade. Aber dafür DS9. Yay. Das ist ein schöner Schluss. Ja. Aber dafür DS9. Genau. Und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Folge. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang. Dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Und wieder einschaltet in der nächsten Staffel. Nächste Folge. Wieder runterladet, abonniert, was auch immer ihr tut. Kommentiert. Kommentiert auch, ja. Wir lieben eure Kommentare. Das ist großartig. Ja. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.